schon gesagt haben, du machst das so, so, so genial und wir lernen so viel von dir und ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für alles, was du tust und dass du extra für uns dahin gekommen bist, die Leiterreise. Danke, danke. Hallo, ihr Lieben. Dankeschön, liebe Zita. Weißt du, als wir mit Daniel darüber geredet haben, sollen wir nach Europa fliegen? Da haben Daniels Augen geleuchtet. er wollte ja so lange schon mit mir nach Europa. Und eigentlich hat es wenig Sinn ergeben, aus einem ganz simplen Grund. Nur mal kurz, Zita, bist du noch hier? Zita, wie schaut das Programm jetzt aus? Wann gibt es Intervall? Wann gibt es Pause? Wie war euer Plan? Genau. Pause. Um 4 Uhr gibt es Pause. Bis okay, 4 bis halb 5 Pause und von halb 5 bis 6 Uhr weiter. Genau. Perfekt. Und dann okay. Die große Pause bis halb 8. Alles klar. Und ja, Daniel wollte schon so öfter mit mir nach Europa. Und letztes Jahr haben sich ja viele Pläne geändert. Ständig wurden dann wieder Flüge gestrichen und Dinge abgesagt. Und es war dann nicht möglich, hierher zu reisen. Und da gab es diese ständigen Dilemmas. Auch für Brasilianer war ja eben ein Sperrgebiet, wo er quasi aus Brasilien her nicht hierher reisen konnte. Aber jetzt haben wir darüber geredet und wir haben gesagt, wir machen es einfach. Eigentlich verrückt, denn wir hatten sehr intensive, die letzten paar Wochen, die waren so verrückt intensiv. Also wenn ich intensiv sage, dann reden wir von 20 Stunden Arbeitstagen. Es ging durch. Wir hatten dann dieses verrückte Herztransplantation-Event, das auch ein Wochenende war, das so genial war. Von dort fuhren wir zum Flughafen, vom Flughafen nach Europa, mit dem Auto hierher, morgen früh zurück nach Deutschland. Und ich lande, ich muss am 24. in der Früh, mein Flug wurde wieder gestrichen, wieder geändert. Jetzt fliege ich am 24. Dezember in der Früh, muss ich weg in Österreich. Sitze dann 12 Stunden im Frankfurter Flughafen am 24. komme am 25. um ca. 8 Uhr in der Früh zu Hause aus und um 9 Uhr am 25. reise ich schon wieder ab und bin dann einen Monat lang unterwegs. Darum hat es eigentlich wenig Sinn gehabt für uns in Europa, aber wir haben doch einfach gespürt, wir müssen das beim Schopf packen. Und wisst ihr, uns liegt der deutschsprachige Raum in Europa so, so, so im Herzen. Wenn ich sehe, was Gott getan hat durch die Botschaft des vollbrachten Werkes des Kreuzes, Amen, in Österreich, Deutschland und der Schweiz, und wie viele Nachrichten wir bekommen haben, wie Leben verändert wurden, und einfach so viele Zeugnisse, die wir ständig bekommen, das ist hat unser Herz so tief berührt, wirklich tief berührt. Und wir haben gesagt, wir werden alles tun, um hierher zu kommen. Und jetzt sind wir hier. Und danke für die Wo ist deine liebe Frau? Warum ist Debbie nicht mit? Es gibt zwei Probleme. Erstens, Debbie, wir haben jetzt einen Sohn. Und wir waren erst vor kurzem verreist, da musste der Sohn immer bei anderen Leuten bleiben und so weiter. Und es gibt eben Events, wo Debbie mit muss, so gut es geht, und dann muss der Sohn immer woanders hinkommen. Und wir wollen so wenig wie möglich unsere lieben Clayton bei anderen Leuten haben. Obwohl wir Leute haben, die sehr nah sind, die eigentlich Familie sind. Und er fühlt sich dort sehr wohl. Aber dennoch, das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass es Debbies persönliche Überzeugung ist, sich nicht impfen lassen zu wollen. Und als ungeimpfte Amerikanerin, die in Brasilien lebt, kommt sie nicht nach Europa. So einfach ist das. Also da hilft kein negativer Test. Sie kann hier nicht einreisen, weil sie eben nicht Europäerin ist. Und das war ihre Entscheidung. Die werden wir immer respektieren. Zurzeit ist es nicht möglich, aber wir hoffen, dass es doch irgendwie möglich ist. Sie hat ja 18 Jahre lang mit mir in Österreich gelebt und die Debbie liebt Europa. Europa ist ihr sehr, sehr am Herzen, vor allem der deutschsprachige Raum. Sehr, sehr, wirklich sehr am Herzen. Aber wir machen, was wir machen. Wir sind sehr beschäftigt auch mit unseren Arbeiten, mit dem Brazilian Kids Care. Danke auch von vielen von euch, die dort auch immer wieder beten und finanziell uns unterstützen. Es ist erstaunlich, was wir in Brazilian Kids Care erlebt haben. Also wirklich erstaunlich. Ich erzähle euch nur ein kleines Beispiel, einige von euch, die bekommen ja den Rundbrief abonniert. Wir schicken einmal monatlich einen Rundbrief auf. Wenn ihr Interesse habt, geht ihr einfach auf brasilienkidscare.org und dort könnt ihr den Rundbrief abonnieren, auch für die Schweiz speziell. Und wir waren vor kurzem in Terzin, im Nordosten Brasilien, und ich wenn ich euch zu viel, ich bin nicht über diese Sachen zu viel reden, denn dafür bin ich nicht hier. Aber wisst ihr, es zerreißt einem das Herz auf so eine Art und Weise. Wenn du siehst, dass wir Babys haben im Waisenhaus, die bereits kommen mit 2 Wochen alt und bereits Verletzungen haben von sexuellem Missbrauch, dann ist das, es geht so tief, wisst ihr? So tief hinein. Und viele Brasilianer wollen gar nicht wissen, was los ist im eigenen Land. Die erstens wollen sie wegschauen. Zweitens wissen sie es auch gar nicht, viele. Brasilien ist ja das 5. größte Land der Welt. Ein riesengroßes Land. Und Leute im Süden Brasilien, die haben keine Ahnung, wie es im Nordosten ausschaut. Das ist eine andere Welt, wirklich eine andere Welt. Ich habe gesehen, wie Kinder verkauft wurden. Wir haben Kinder im Waisenhaus, die verkauft wurden, von den eigenen Eltern verkauft wurden. Aber nicht, weißt du, kleine Kinder, die eigenen Eltern verkauft haben, und man fragt sich dann, wie kann das so sein? Und wenn du dann daran denkst, dass es da gibt es Bundesstaaten, und in Brasilien ist das Leben teuer. Das Leben in Brasilien hat sich so verschlechtert, seitdem ich dort bin, 8 Jahren. Als ich hingekommen bin, hat 1 Liter Sprit gekostet 1,79, also in der brasilianischen Währung. Heute kannst du um 7 brasilianische Reais kaum nicht finden. Das ist fast vervierfacht. Das Obst, das Gemüse, die Krankenversicherung, alles hat sich vervielfacht, nur in den letzten paar Jahren. Aber der Mindestlohn ist nicht gestiegen. Der Mindestlohn ist um etwa vielleicht 20% gestiegen in den letzten 8 Jahren, aber die Kosten haben sich verfünffacht. Und da gibt es natürlich so viel Armut, und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, immer, immer größer. Und da gibt es so viele Menschen, die leben in solcher Armut, in solchem Elend, dass ich kann sie nicht mehr verurteilen dafür, dass sie ihre eigenen Kinder verkaufen. Denn wisst ihr, sie tun das, um zu überleben. Das hört sich absurd an für uns. Ich kenne eine Frau, die ist jetzt erwachsen heute, die hat die Mutter festgehalten als Kind, 5-6-jähriges Mädchen, die hat die Mutter festgehalten, damit sie erwachsene Männer vergewaltigen können und dann ein Kilo Reis im Haus lassen, damit die Familie morgen überleben kann. Und das ist die Realität. Und ich sage euch den Europäern, weißt du, du erzählst mir von deinen Problemen, ich sage dir mal, was in meiner Welt ein Problem ist. In meiner Welt ist es ein Problem, werde ich morgen überleben. In meiner Welt ist es ein Problem, wird mir morgen jemand etwas antun. Und als ich das Ganze gesehen habe, habe ich zu Gott gesagt, Gott, bis zu meinem letzten Atemzug werde ich alles tun, um die Kinder in Brasilien zu retten. Bis zu meinem allerletzten Atemzug, der in mir steht. Das ist eine Sache, die werde ich nicht loslassen. Und der Herr war sehr gnädig, als ich drüben ankam. Ich kannte weder die Sprache, noch verstand ich vom Land was, noch konnte ich die Kultur. Ich hatte da wirklich keine Ahnung. Wisst ihr, und als ich diese Not gesehen habe, habe ich gesagt, das wird jetzt mein Hauptaugenmerk in Brasilien sein. Nicht der Dienst. Wir haben viele Jahre dort gepredigt in Krisenkonferenzen, in einigen der größten Konferenzen des Landes. Wie ich gestern gesagt habe, Daniel und ich sind auf der Bühne gestanden, in Stalin mit 50.000, 60.000 Leuten, wisst ihr. Und es war schön, ja, wunderbar zu sehen, wie Gott in einem einzigen Stadion 1.000 Leute heilt. Schön nett. Aber wisst ihr, als ich gesehen habe, was an den Kindern geschieht, habe ich gesagt, mich interessiert kein Stadion mehr, mich interessiert keine große Bühne mehr, mich interessiert nicht mehr irgendwo groß Dinge zu predigen. Ich will mein Augenmerk darauf legen, diese Kinder zu retten und ihnen eine Zukunft, eine Hoffnung geben. Und das tun wir mit Liebe und Leidenschaft. Wir haben ein sehr gutes Team. Es ist natürlich auch, wir haben einen gemeinnützigen Verein, also muss ja alles rechtmäßig gehen. Heute ist die Brasilien Kids so groß geworden. Wir haben Anwälte, mit denen wir arbeiten, die schauen, dass alles korrekt und rechtmäßig und gut geht. Und wir sind Gott so dankbar für das, was er getan hat, die Wunder, die wir erlebt haben. Wir haben soeben 35.000 Quadratmeter Land im Nordosten Brasiliens, wo bereits 2 Waisenhäuser fast fertig gebaut sind. Und da werden wir ein Missionszentrum bauen. Also wir haben vor im März, beginnen wir mit den Bauplänen, da haben wir vor im nächsten Jahr 23 Häuser hinzubauen. Ein richtiges Missionszentrum, wo wir die Ärmsten der Ärmsten erreichen können, wo Leute Missionseinsätze machen können. Eine richtige, eine große Missionsstruktur haben wir davor zu planen. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Wir haben noch nie in unserem Leben einen Spendenaufruf gemacht für Brasilien Kids Care. Und das werden wir auch nie machen. Wisst ihr warum? Denn der Vater im Himmel liebt die Kinder so sehr. Er wird uns immer versorgen. Immer. Da gibt es absolut keinen Funken Zweifel in meinem Herzen. Wenn ich weiß, Sie müssen mir ein Projekt bauen, ich unterschreibe die Verträge mit ruhigem Herzen, ohne dass wir Geld im Konto haben. Das Geld wird nie fehlen. Das ist so eine Sicherheit in meinem Herzen. Wisst ihr, Gott hat zu mir gesprochen am Anfang von der Gründung von Brazilian Kids Care, vom Psalm 68. Aus deiner Güte versorgst du die Armen. Und er hat gesagt, Reinhard, komm niemals zu mir, weil du etwas brauchst für die armen Kinder. Komm niemals zu mir hin, auf diese Basis. Herr, ich brauche was, um die armen Kinder zu versorgen. Denn ich bin nicht motiviert von der Armut der Kinder. Ich bin motiviert von meiner Güte. Und meine Güte ist so groß, dass die Kinder immer genug haben werden. Und wisst ihr, das hat in meinem Leben so einen Schalter umgelegt. Wir kommen zu Gott aufgrund unserer Not. Aber Gott ist nicht motiviert von unserer Not. Gott ist motiviert von seiner Güte. Und wenn wir nur erkennen würden, wir haben so viel verkorkste Sichtweisen, wir haben so viel religiöses Denken in uns drinnen. Und das religiöse Denken macht uns kaputt, das macht unsere Seele kaputt, unseren Körper kaputt, unser Herz kaputt, das macht unsere Denkweise kaputt, das legt eine Last auf uns auf, die schwierig ist zu tragen. Wisst ihr, manchmal sagen Leute, Reinhard, wie machst du das alles? Prophetische Schulen, die übernatürlich, und Brazilian Kids Care, die anderen Dinge, in denen du involviert bist. Ständig am Arbeiten, wie machst du das? Aber wisst ihr, wie ich das mache? Ich bin mir so überzeugt von der Güte Gottes. Ich bin mir so sicher, wie gut er ist, wie herrlich er ist, wie liebevoll er ist, wie toll er ist. Und ich brauche gar nichts leisten, mir etwas zu verdienen bei ihm. Ich brauche nur lernen, anzunehmen. Im Herzen anzunehmen, was Jesus am Kreuz bereits getan hat. Und wenn wir unser Herz dazu überzeugen können, dann wird unser Leben in der Ruhe sein, in der Ruhe Gottes eingegangen sein. Ich werde nie vergessen, in der Nacht, ich werde heute nicht eine schöne Predigt predigen, ich stehe einfach hier und lasse rausfließen, lasse das mir rausfließen, okay? Wenn euch das nicht passt, ist es frei zu gehen, wenn ihr das passt, dann könnt ihr hier bleiben. Ich glaube an die Freiheit der Gläubigen. Zu frei, dass Christus uns befreit. Jeder soll frei sein hier. Mit mir übereinstimmen, nicht mit mir übereinstimmen, zu gehen, hier zu bleiben, sei völlig frei. Wir lassen unseren Leuten alle die Freiheit. Auf jeden Fall, wisst ihr, als ich diese Dinge ergriffen habe und mich Gott eines Tages in der Nacht aufgeweckt hat und er sagte zu mir, Reinhard, den ganzen Tag über versuchen meine Kinder, mich davon zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. Heilung, Versorgung, Wiederherstellung. Und der Herr hat zu mir gesagt, und den ganzen Tag versuche ich meine Kinder davon zu überzeugen, dass ich ihnen doch alles gegeben habe in Christus. Und von dem Augenblick wurde mir klar, Gott braucht nicht mehr überzeugt zu werden, unser Herz muss überzeugt werden. Wenn wir unser Herz überzeugen können von dem, was am Kreuz geschehen ist, wie gut Jesus ist, wie herrlich er doch ist und was er für uns alles getan hat, dann werden all diese Dinge in unserem Leben zur Realität. Wenn wir aber unser Herz nicht überzeugen und uns ständig anstrengen, Gott noch von etwas zu überzeugen, noch etwas zu tun, wird unser Leben ein Leben von Druck und Religiosität und Schwierigkeit und immer diese Schwermütigkeit zu sein, wisst ihr? Wir haben so viel Spaß im Leben. Also Daniel und ich, wir haben so viel Spaß im Leben. Wir machen sogar Stand-up-Comedy. Also wir machen die wirklich. Wir haben vor kurzem, wir haben ein 1,5-stündiges Programm gemacht, ein Stand-up-Comedy. Weißt du, ich habe Daniel angeschaut, ich habe Daniel gesagt, wenn alles den Bach runtergeht, wenn uns kein Mensch mehr zuhört, wenn es keinen Schüler gibt auf der Schule des Prophetischen Übertürlichen, wenn Brazilian Kids Care zusperrt und keiner will mehr meine Predigten hören, dann haben wir eine gute Zukunft. Wir werden glücklich sein und uns vergnügen, die Welt wird glücklich sein und sich vergnügen und werden lachen und sie werden uns sogar noch bezahlen dafür, dass wir glücklich sind. Aber wisst ihr, ich sage den Leuten immer, wenn du überschwängliche Freude nicht gut zurechtkommst damit, dann wirst du dem Himmel sehr schwer tun. Ich war ja vor etwa 11 Jahren tot, ich war knapp 4 Stunden tot und seitdem fällt mir das Leben auf der Erde etwas schwer, weil ich so sehr gerne im Himmel wäre. Aber ich muss halt noch hier bleiben, ein bisschen um Menschen wie euch, die so lieb sind, zu dienen. Aber wisst ihr, das hat mein Leben auf diese Art und Weise verändert. Für mich ist der Himmel eine Realität geworden. Für mich ist das Leben bei Jesus nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch in Ewigkeit eine Realität geworden. Und je mehr du dir bewusst bist, was unsere Zukunft eigentlich ist mit Jesus, desto mehr genießt du auch dieses Leben auf dieser Erde. Ich sage es immer wieder, ich sage es auch gerne auf unserer Schule auch. Ich sage, hör zu, ich habe es am Wochenende jetzt auch gesagt, ich bin persönlich davon überzeugt, Niemand auf dieser Welt kann die Dinge dieser Welt so richtig genießen, wenn sein Herz nicht zuerst völlig erfüllt würde und befriedigt würde vom Herrn. Niemand. Wir suchen, unser Herz sucht ständig Befriedigung. Denn so wurden wir ja geschaffen. Wir wurden geschaffen zu Vergnügen, zu nicht weltlich, menschlich Vergnügen. Wir wurden nicht geschaffen für Schmerzen. Es gab keinen Schmerz im Garten Eden. Es gab kein Leid im Garten Eden. Es gab kein Missgeschick im Garten Eden. Bevor die Sünde eingedrungen ist in diese Welt durch Adam, gab es im Garten Eden, so wie Gott es geschaffen hat, nur Gutes, nur Herrliches, nur Wohlbefinden. Gott hat uns nicht geschaffen zum Leiden. Diese furchtbaren Theologien, die uns eingetrichtert wurden, dass Gott uns zum Leiden geschaffen hat und das Leiden etwas ist, was Gott wohlgefällt. Leiden ist Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Aber wir müssen aufhören, Gott dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben. Gott hat nichts damit zu tun. Und wenn wir verstehen, dass wir geschaffen wurden, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir innerlich befriedigt sind, dafür existiert, so hat Gott uns eben geschaffen. Und wenn wir dann noch dazu verstehen, dass die einzige Quelle dieses muss der Herr sein, Gott selbst. Wisst ihr, was dann geschieht? Wir sind so ausgefüllt von Gott in unserem Herzen. Wir sind so befriedigt, wenn wir nur an ihn denken, weil er uns befriedigt. Dann können wir alle diese Dinge auf dieser Erde genießen, so richtig genießen. Aber wir brauchen nichts mehr, um Genuss zu haben. Ich sage das noch einmal. Wenn unser Herz so ausgefüllt ist vom Herrn und von seiner Liebe und von seiner Güte, nur dann können wir all die guten Dinge im Leben genießen. Aber wir brauchen keine guten Dinge mehr, um das Leben zu genießen. Und das ist die Kunst, das ist das Geheimnis eines überfließenden Lebens. Vom Herrn erfüllt zu sein, und dadurch können wir uns freuen an allen guten Dingen des Lebens. Am schönen Auto, am schönen Haus, am guten Essen, an dem schönen Urlaub. Aber wir brauchen nichts dieser Dinge, um uns zu erfüllen, weil wir sind ja schon erfüllt. Und wisst ihr, Menschen, die das Geheimnis nicht gelernt haben, das Herz sucht dann immer Erfüllung in allen möglichen Dingen. Und dann denken sie, noch einen tollen Urlaub, dann bin ich erfüllt. Und dann haben sie den und dann sind sie wieder nicht erfüllt. Noch einen Schritt höher in der Karriereleiter, dann bin ich erfüllt. Und dann machen sie den Schritt höher und dann merken sie, doch fehlt irgendetwas. Und wir suchen ständig, unser Herz läuft ja wie ein Schweizer Uhrwerk. So genau funktioniert unser Herz. Ich sage immer, du kannst Gott, dein Herz und deine Frau nicht in das Licht führen. So ist es. Deine Frau weiß genau, was in dir los ist. Wenn deine Frau sagt, was ist denn los, Liebling? Und du sagst gar nichts, sagst du, nein, das stimmt nicht. Oder? Dir geht es auch so. Natürlich, uns Männer geht es allen so. Und die Männer sagen, nein, meine Frau ist nicht so. Der lebt in Verleugnung. Logisch. Die Frauen, die spüren das doch. Die haben doch eine Intuition, die merken genau, wenn bei uns Männern was schief läuft. Und da kannst du denen hundertmal sagen, nein. Die sagen doch. Und dann merken wir, dass wir rationale Männer zu wenig mit dem Herzen verbunden sind. Und die Frauen tun sich das leichter. Viele Frauen zumindest, nicht alle. Aber wisst ihr, wir müssen lernen, aus unserem Herzen herauszuleben. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn in unserem Herzen erleben. Und genau hier ist das, wo ich heute Nachmittag ansetzen möchte. Jesus hat eine Warnung an seine Jünger gegeben. Und ich sage euch etwas, und wenn ich Dinge wiederhole, die ich schon mal gesagt habe, dafür entschuldige ich mich gar nicht, denn es ist gut für euch, Dinge wiederholen zu hören. Übrigens, herzlichsten Dank. Ihr Schweizer seid so großzügig, jetzt bin ich mir nur nicht sicher, warum ihr uns so viele Geschenke gebt. Also so viel Schokolade, so viel Cola Zero, so viel, Daniel wollte gerade applaudieren, so viel Mangerie. Wisst ihr, ich kann ja Mangerie gut zu früh, zu Mittag und zu Abend essen. Da weder ein Fleisch noch sonst etwas. Ich mag Schokolade eigentlich nicht. Schokolade mag ich nicht. Außer sie hat mindestens 70% und hat keinen Zucker. Schokolade mag ich nicht. Aber man muss einfach, um nicht zu religiös geprägt zu werden, muss man immer auch Ausnahmen von der Regel haben. Und Mangerie ist die Ausnahme der Regel. Wisst ihr? Und ich habe gestern meiner Familie, meiner Frau und den Kindern auf unsere Gruppe habe ich geschickt. Ich bin zuerst im Auto gefahren, dann habe ich Gerhard gebeten weiterzufahren und den lieben Daniel habe ich nach vorne gesetzt und ich saß hinten, um mich vorzubereiten auf die Predigt von gestern Abend. Und da arbeitete ich hier mit so einem Laptop und hatte eine Packung mit, ich glaube, 24 Stütze hier drin, Moncherin. Und am Ende der Autofahrt war die Schachtel leer und die Papier, also die Sachen da, die Einwickelpapier, was drin ist. Und ich machte ein Foto und ich schickte das meiner Familie. Und wisst ihr, meine Frau, die liebt M&M's so sehr. Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Mitgeben, keine mitgeben, der Kopf ist voll, der Kopf ist voll, der Kopf ist voll. Bitte nichts. Aber wisst ihr, und dann, meine Frau machte irgendeinen Kommentar auf der Familiengruppe und sagte, ah, und du sagst immer, dass ich M&M-süchtig bin. Wer ist denn jetzt schokoladesüchtig und Moncherie-süchtig? Und die Debbie sagt, aber die Moncherie, die haben einen schlimmeren Nebeneffekt. Denn ich bin überzeugt, du bist schon beschwipst. Und ich sagte zu Debbie, die Moncherie haben einen sofortigen Nebeneffekt, aber nach 2 Stunden ist er weg. Dein M&M, die hat einen langwierigen Nebeneffekt. Und wisst ihr, wir leben so als Familie. Wir haben einander so gern, dass wir so offen und miteinander spaßen können und reden können. Aber danke, ihr seid so lieb gewesen zu uns, so freundlich, so gütig, überhäuft uns mit Geschenken. Wir fühlen uns sehr, sehr geliebt und geehrt. Wirklich vom ganzen Herzen möchte ich da mal Danke sagen. Daniel braucht weder Kohle noch Schokolade, er ist dick genug. Ich bin Daniel, noch ein bisschen weiß, koch genau Schokolade, ich habe da bei Jeans. Und die sind alle weiß. Oh, er freut sich. It's true, though. Habt ihr gehört, dass er gesagt hat, ja, das stimmt, aber ich brauche auch keine mehr. Ich habe den Urlaub zugenommen und also wenn ich wegkomme aus der Europa, höre ich auf, die Moncherie zu essen. Ich esse ja nicht so schnell, damit ich sie nicht nach Hause mitnehmen kann. Damit wir versuchen dann ähnlich, ich versuche die Versuchung so schnell wie möglich loszuwerden. Das ist ein guter Umgang. Freunde, ich möchte, bevor ich jetzt weiter hier mache am Wort Gottes noch etwas sagen. Bitte, seid mir nicht sauer. Ihr könnt mir gerne sauer sein, denn das tut euch weh, mir gar nicht. Aber ich gebe euch einen guten Rat. Seid mir nicht sauer, wenn ich euer E-Mail oder eure Telegram-Nachricht nicht beantworte. Ich werde euch sagen, warum. Weil es einfach nicht möglich ist. Ständig stelle ich wir haben soeben 2 neue Leute angestellt und kaum haben wir die angestellt, die Woche drauf, denke ich, wir brauchen noch 2 Leute. Wir stellen ständig Leute an, um die Arbeit zu bewältigen, die wir tun, und es sind nie genug. Nur damit ihr das versteht, ich habe gestern bis 3:45 in der Früh gearbeitet, um einfach die Sachen aufzuarbeiten, die gearbeitet gehören. Was ist denn die Kitzkehr und diese ganzen Sachen? Ich habe gestern meine Nachrichten beantwortet, als ich das Haus von Zita verließ. Als ich zu Hause ankam, waren 70 Nachrichten zu beantworten. Und es ist einfach nicht möglich. Ich kann die meisten kann ich gar nicht lesen. Also wenn ihr mir E-Mail schickt und sagt, warum antwortet ihr nicht? Nicht, weil ich euch nicht mag. Ihr seht, ich bin hier, bete für euch, ich umarme euch gerne, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen wirklich, wirklich, wirklich vom ganzen Herzen. Nur, es ist gar nicht möglich. Es geht gar nicht. Es ist einfach zeitlich gar nicht möglich. Darum bitte, versteht das. Schau, Jesus hat eine Warnung gegeben an seine Jünger, die die Jünger völlig ignoriert haben. Und die hat mit dem Herz zu tun. Und wisst ihr, je mehr ich mich befasse mit den Worten Jesus und was Jesus uns gesagt hat und was er uns vorgelebt hat und wie er uns gezeigt hat zu leben, desto mehr wird mir bewusst, dass so viele Dinge, die wir in unserem Leben erleiden, ist einfach, weil wir erstens Jesus nicht verstanden haben, zweitens, weil wir nicht in die Praxis umsetzen, was wir uns gezeigt haben, wie wir leben sollen. Wir klammern uns fest an gewisse Aussagen von Jesus, ohne dass wir sie richtig verstehen, aber wir nehmen uns nicht genug Zeit, Jesus anzuschauen, wie er uns das Leben vorgelebt hat. Ich sage den Leuten immer wieder, die sagen, Heiner, ja, du bist so, du dienst unermüdlich und so weiter. Das habe ich von Jesus gelernt. Jesus hat mir gezeigt, es ist besser zu dienen, als sich bedienen zu lassen. Und wisst ihr, und wenn wir Jesus als Vorbild nehmen für unser Leben, dann wird unser Leben auch viel toller sein. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Jesus kam zur schwierigsten Zeit, also in der schwierigsten Phase, so wie ich es beurteile, kam er zu den Jüngern und er gab ihnen einen Rat, den die Jünger nicht befolgt haben. Im Garten Gethsemane hat Jesus zum Beispiel nicht zu seinen Jüngern gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das hat er nicht zu seinen Jüngern gesagt. Matthäus sagt, nein, hat er nicht gesagt. Ihr könnt das nachschauen. Jesus hat ganz klar im Matthäus-Evangelium steht geschrieben, und Jesus sprach zu Petrus, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Warum zu Petrus? Weil Jesus wusste ganz genau, dass Petrus versucht sein wird, Jesus zu verleugnen. Also Jesus gab Petrus einen klaren Rat, den Petrus ignoriert hat. Und was geschah? Er ist in der Versuchung gefallen. Und wisst ihr, das Griechische, das ist ja nicht so eindeutig, dass es heißt, wachen und betet, damit ihr nicht in die Versuchung fallet. Sondern es ist von meinem Verständnis eher so zu verstehen, wachen und betet, damit ihr in der Versuchung nicht fallet. Die Versuchung ist Teil unseres Lebens, meine lieben Freunde. Jeder von uns lebt mit täglichen Versuchungen. Und wenn wir nicht lernen, auf unser Herz Acht zu geben und standhaft zu sein, dann werden wir in der Versuchung nicht stehen, sondern fallen. Und Jesus kam in der Zeit, wo seine Jünger in der schwierigsten Phase ihres Lebens waren, kam Jesus zu ihnen und gab ihnen einen ganz klaren Rat. Ganz klipp und klar. Ich liebe die Evangelien und ich liebe das Johannesevangelium ganz besonders. Also für mich ist das Johannesevangelium, da stecken solche tiefen Wahrheiten drin. Ich lese das immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und immer wieder entdecke ich neue Dinge. Und die letzten Tage Jesus, vor allem Johannes 13, 14, 15, 16, weißt du, so von 13 weg zum Ende, 17, wo wir dann lesen, welche Ratschläge Jesus an die Jünger gegeben hat, bevor er weggegangen ist. Welche Dinge er ihnen vorgezeigt hat, vorgelebt hat, bevor er weggegangen sind. Dann denke ich, müssen wir das ernst nehmen. Denn wenn ich mir jetzt überzeugt bin, ich werde nicht mehr auf dieser Erde sein, ich habe noch einige Tage, dann werde ich meinen besten Freunden, die Leute, die mir am nächsten stehen, denen werde ich die wichtigsten Dinge mitteilen. Nicht einfach irgendwas. Und Jesus wusste, er ging jetzt weg. Und er hat ganz bewusst die letzten Tage mit seinen Jüngern verbracht, um ihnen die wichtigsten Dinge noch zu vermitteln. Denk dir mal das Gespräch vor zwischen Jesus und seinen Jüngern. Im 13. Kapitel in Johannes sagt er, einer von euch wird mich verraten. Er sagt den Jüngern, dass jetzt sein Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Er geht ans Kreuz. Petrus sagt ihm niemals. Niemals. Und er sagte, Satan, geh hinter mir. Es ist meine Bestimmung, dafür bin ich auf diese Erde gekommen. Und die Jünger, die hatten ein falsches Verständnis von Jesus. Die sahen ja in Jesus nicht einfach einen tollen Sohn Gottes, so wie wir ihn sehen. Sondern die Jünger, die hatten ja ein patriotisches Verständnis. Der Petrus, der war ja sehr, sehr verkorkst in seiner Religiosität. Selbst in Apostelgeschichte 10 hat er dreimal mit Gott gestritten, weil Gott gesagt hat, er soll zu einem Heiden gehen. Er soll etwas essen, was unrein ist. Also Petrus lebte nach wie vor nach dem Gesetz und nicht aus der Gnade der Freiheit des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Und wir sehen das, das war so tief drinnen in diesen Jüngern. Dieses patriotische Gedenken. Die waren ja von den Römern eingenommen. Warum wissen wir das? Weil in Apostelgeschichte 1, als Jesus mit seinen Jüngern über das Reich Gottes redet, als Jesus diese Zeit mit ihnen verbringt und sagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird. Als Jesus zu ihnen gesagt, meine Freunde, jetzt wartet ihr, dann kommt der Heilige Geist, ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Samarien, bis ans Ende der Erde. Was war denn die Frage der Jünger? Wirst du jetzt in Israel dein Reich aufbauen? Was hat die Mutter gesagt? Können meine zwei Jungs neben dir sitzen, zur Rechten und zur Linken im Reich? Das heißt, die Jünger hatten immer noch eine Vorstellung, dass Jesus die Römer rauswerfen wird und jetzt das physische Reich aufbauen wird und er der König sein wird. Darum nannten sie ihn ja den König der Juden. Das heißt, sie haben in Jesus den gesehen, der jetzt aufräumen wird mit diesem Mist, den die Regierung hier macht Und er wird der neue König sein und wir werden mit ihm sein. Darum haben sie ihr Leben ja hingegeben. Logisch, das war ja eine tolle Zukunft. Wir werden die größten Politiker werden unseres Landes. Dafür folge ich dem Rück 3 Jahre lang. Und dann nach 3,5 Jahren sagt dieser Jesus, tschüss. Das war's. Ich gehe. Und ihr könnt nicht mitkommen. Lest euch die Geschichte doch in Johannes Kapitel 14. Ich gehe, ihr könnt nicht mitkommen. Und die Jünger sagen, ja, wohin? Wohin, sagte Thomas, wohin? Gehst du? Ja, ich geh zum Vater. Und du kommst nicht mit. Ja, aber das ist doch furchtbar, dass du weggehst. Wir haben alles gehofft, wir haben uns alles dir hingegeben. Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zukunft. Und wisst ihr, wenn Hoffnung und Erwartungen enttäuscht werden, dann geht das ja tief. Leute, die immer wieder zu mir kommen und sagen, Heiner, darf ich mitarbeiten mit dir? Kannst du mir helfen? Und so weiter und so fort. Die erste Frage, die ich Ihnen in der Regel stelle, ist, was erwartest du dir von mir? Das ist die erste Frage. Denn wenn ich deine Erwartungen nicht erfüllen kann, wirst du enttäuscht sein. Und dann bist du sauer, dein Herz ist verbittert und bist auf mich auch noch sauer. Wisst ihr, ich habe eines ganz simpel gelernt. Das Problem deines Herzens ist nicht mein Problem und das werde ich nie zu meinem Problem machen. Niemals. Wenn du sauer auf bist, habe ich gar kein Problem. Du kannst im Internet alles über mich schreiben und sagen, was du willst. Du kannst den Leuten alles sagen, was ich für ein Bösewicht bin. Das berührt mich nicht im Geringsten. Wirklich und ehrlich und aufrichtig. Ihr könnt mich zum schlimmsten Menschen der Welt machen, das kratzt mir nicht einmal. Wirklich, das kratzt mich gar nicht. Wisst ihr warum? Denn am Abend, wenn ich meinen Kopf auf das Kissen lege, dann ist mir eigentlich ziemlich egal, ob du mich magst oder nicht. Die einzige Frage, die ich habe, wenn am Abend mein Kopf den Kissen berührt, ist, Herr, habe ich dir heute wohlgefallen? Habe ich so gelebt, wie du es von mir wolltest? Und wenn ich das nach bestem Gewissen und Gewissen tue, wenn du glücklich bist mit mir, schön, wenn du sauer bist auf mich, nicht so schön, nur es ändert in mir gar nichts. Aber wir müssen lernen, dass die Dinge unseres Herzens, die sind unsere eigenen Dinge, die wir anpacken müssen. Und Jesus hat immer wieder das Herz der Jünger geoffenbart. Wisst ihr, ich sage es im Englischen so schön, der Herr beleidigt oft deine Denkweise, um dein Herz zu offenbaren. Da ist der Spezialist drin. Immer wieder zeigt er uns, was in unserem Herzen drin ist. Und wenn wir uns bewusst mal sind, dass der Herr in unserem Leben Dinge sehr bewusst tut, nämlich bewusst tut, um uns unser Herz zu zeigen, damit wir das alles leben können, was Gott für uns geplant hat, dann werden wir aufhören, Spiegel zuzuschmettern. Dann werden wir jedes Mal, wenn wir in den Spiegel unseres Herzens sehen, werden wir sagen, oh Gott, danke, dass ich das wieder sehen dürfte. Sehr, sehr gut und gütig von dir. Und da kommt Jesus zu den Jüngern und sagt ihnen, jetzt gehe ich. Alles ist aus. Ihr könnt nicht mit. Hoffnungen sind zerstört. Erwartungen sind kaputt. Alles ist vorüber. Stell dir mal vor, du hast klare Erwartungshaltungen. Stell dir mal vor, du hast alles auf eine Karte gesetzt. Die haben ja gesagt zu Jesus, wir haben alles verlassen. Frauen, Häuser, alles. Was haben wir? Die haben ja nicht ein bisschen investiert. Die sind ja nicht nur zu einer Konferenz oder einem Seminar gegangen in der Hoffnung, sie bekamen ein prophetisches Wort und bekamen es dann nicht. Es war ja viel tiefer. Die haben ja alles losgelassen. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Alles. Und nach 3,5 Jahren alles auf eine Karte setzen, kriegen sie die Nacht und sagen, tschüss, da wird nichts draus. Erschütternd muss das gewesen sein für die Jünger. Und in dieser Situation hinein gibt Jesus einen der wichtigsten Ratschläge, die er dir je in deinem Leben geben kann. Und die Jünger haben es ignoriert. In Johannes 14, Vers 1 sagt Jesus Folgendes. Euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott, vertrauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr auch seid, wo ich bin. Euer Herz erschrecke nicht. Vertraue auf Gott und vertraue auf mich. Meine lieben Freunde, wenn wir je die Worte Jesus brauchen, euer Herz erschrecke nicht, dann ist es jetzt. Und die Jünger haben das ignoriert und viele von uns ignorieren es auch. Ich möchte dir eins sagen. Daniel weiß das, der kann sich erinnern. Es war vor etwa 4 Jahren, vielleicht sogar 5 Jahre her, wo Gott zu mir so klar gesprochen hat: Reinhard, lass dein Herz nichts erschrecken, nichts in der Welt. Pass auf dein Herz aus. Da hat kein Mensch der Welt an einen Covid gedacht. Da hat kein Mensch der Welt gedacht, dass alles so chaotisch werden wird. Und immer wieder hat der Herr zu mir gesagt: Reinhard, lass dein Herz nicht erschrecken. Eu falei, quando o tempo todo Jesus começou a te falar para mim, não se perturbe o seu coração, muito antes do Covid, viele Jahre vorher. Und wisst ihr, und ich habe begonnen, die Dinge wirklich für mich sehr ernst zu nehmen. Ich habe ja, als ich mit 16 Jahren habe ich begonnen, das Wort Gottes zu predigen, und damals habe ich zu Gott gesagt: Herr, egal welche Offenbarung du mir gibst, egal wie großartig die Erkenntnis ist, egal was ich alles im Wort Gottes entdecke, wenn es für mich selbst nicht funktioniert, dann will ich es nicht anderen predigen. Und ich bin eine Person, die darauf besteht, dass man sich den anderen vom Wort Gottes her predigt. Das muss Teil meines eigenen Lebens werden. Und ich denke, viele Menschen spüren auch das Authentische. Die wissen ja, der predigt nicht Wasser und sauft Wein, sondern für den ist das selbst Teil des Lebens. Und das ist auch für mich so wichtig geworden. Und wisst ihr, ich habe dann angefangen, vor etwa 4 oder 5 Jahren, habe ich angefangen, immer wieder mir selbst zu sagen: Egal, was in dieser Welt auf mich zukommt, die Priorität wird sein, ich lasse mein Herz nicht erschrecken. Ich lasse mein Herz nicht erschrecken. Freunde, wenn ich den Rat des Herrn nicht ernst genommen hätte, ich wäre erstens heute nicht hier, zweitens, Brasilien Kitzker würde es nicht mehr geben, ganz sicher nicht. Was wir in Brasilien mit Kitzker durchgemacht haben, da habt ihr keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung von Gesetzen und Bürokratie in Brasilien. Ihr habt keine Ahnung, was Brasilianer als normal betrachten. Stellt es uns die Haare auf den Kopf aus. Wenn man nicht schmiert und nicht unter dem Tisch arbeitet und nicht illegal arbeitet, dann schauen die in die Augen und sagen: Die Genehmigung kriegst du nicht. Und wisst ihr, immer wieder wird auf eine Art und Weise gearbeitet, wo ich gesagt habe: Ich gehe diese illegalen Wege nicht. Ich habe meiner Anwaltin gesagt, ich habe unserer Buchhalterin gesagt, ich habe mir gesagt: Es ist mir völlig egal, was du gewohnt bist zu tun. Wir tun das nicht. Es ist mir egal, wenn jeder Brasilianer sagt: Rainer, das ist doch normal, sei doch nicht absurd. Ich sage: Wir tun das nicht. Wir vertrauen, dass Gott uns ehrt, wenn wir ihn ehren. So einfach ist das. Und wisst ihr, da gab es immer wieder Situationen, wo einfach alles so chaotisch war, dass alles in mir sagte: Schmeiß doch den Hut drauf, sperr den Laden zu, lebe ein schönes Leben, geh zurück nach Amerika, dort kannst du ein wunderschönes Leben haben, dort gibt es Gemeinden mit 2.000, 3.000 Leuten, die dich mit offenen Armen aufnehmen, dort kannst du Pastor sein, dann schöne Predigen, genieß das Leben. Und immer wieder habe ich gesagt: Ich lasse mein Herz nicht erschüttern, von nichts und von niemandem. Und wisst ihr, und genau das war auch das Problem mit den Jüngern. Die Jünger haben die Worte Jesus eigentlich völlig ignoriert. Als dann Jesus ans Kreuz ging, haben sie ihr Herz so erschüttern lassen, dass sie Angst hatten und sich versteckten vor Furcht vor den Juden. Die haben nicht einmal die Sachen erlebt, die Jesus ihnen vorausgesagt hat: 3 Tage bin ich schon wieder zurück. Er hat ihnen klipp und klar gesagt: Ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und als die Frauen zuerst zum Grab kamen, ihnen sahen und den Jüngern sagten, da glaubten die Jünger nicht einmal, was Jesus gesagt hat. Und die Frauen selbst gesehen haben mit eigenen Augen. Hör mir zu, ich gebe dir einen goldenen Schlüssel. Wenn dein Herz erschüttert ist, siehst du nicht, was Gott tut, auch wenn du es mit eigenen Augen vor dir siehst. Wenn dein Herz erschüttert wird, dann wirst du das Wunder nicht erleben, das vor dir ist. Wir denken immer, dass Gott derjenige ist, der das Wunder nicht tut. In Tatsache ist es unser Herz, das Wunder nicht ergreifen kann, das Gott bereits getan hat. Und wenn wir nicht es wirklich ernst nehmen, dass wir unser Herz von nichts auf dieser Welt erschüttern lassen, von keiner Nachricht dieser Welt darf unser Herz erschüttert werden. Denn wenn wir das nicht tun und wenn wir den Rat nicht ernst nehmen, dann wird es uns so gehen wie die Jünger. Alles um uns herum erschüttert uns. Und wisst ihr, für mich, ich bin Gott so dankbar, dass Gott 2 oder 3 Jahre vor der Pandemie zu mir gesagt hat, Reinhard, lass dein Herz nicht erschüttern. Lass es nicht erschüttern. Und ich habe es eine meiner obersten Prioritäten gemacht, dass nichts in dieser Welt mein Herz erschüttern wird. Nichts. Ich habe letzte Woche unserem Team bei unserem Wochenende gesagt, ich habe gesagt, lieber verpasse ich jeden Flieger der Welt, als ich verliere den Frieden in meinem Herzen. Lieber sitze ich ein halbes Jahr in Europa fest, ohne meine Frau sehen zu können, als mir den Frieden in meinem Herzen rauben zu lassen. Denn wenn ich meine Frau nie mehr wieder sehe auf der Erde, aber mir meinen Frieden im Herzen bewahre, dann geht es mir gut. Denk mal drüber nach. Wir erlauben es, dass von Kleinigkeiten der Frieden unseres Herzens geraubt wird. Und wir merken gar nicht, dass hinter dem Ganzen, was hier steht, da steht ein sehr cleverer Feind. Denn es darum geht, uns unseren Frieden des Herzens zu rauben. Denn es darum geht, uns dahin zu bringen, dass unser Herz erschüttert wird. Und plötzlich haben wir Panik, weil irgendjemand irgendetwas sagt und dann geben wir noch dem die Schuld. Plötzlich ist der schuld und derjenige schuld und die Umstände schuld und die Pandemie schuld und die Regierung schuld. Hör zu, wenn du dir deinen Frieden im Herzen nicht rauben kannst, dann kann keine Regierung der Welt dir was anhaben. Amen. Denk mal darüber nach. Ich habe heute so gesprochen bei uns beim Tisch. Vor kurzem hat zu mir jemand gesagt, aber Reinhard, du willst sie nicht impfen lassen, das ist einfach meine persönliche Sache. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, absolut nicht. Da bin ich absolut nicht. Aber ich habe einfach, mein Gewissen möchte sie nicht impfen lassen. So simpel ist das. Leute wollen immer Gründe dafür wissen. Wisst ihr, was der einzige Grund ist? Der einzige Grund ist, ich will es nicht. Das ist der einzige Grund. Ich befasse mich ja gar nicht so mit den Dingen, wie ihr euch befasst. Ich schaue keine Nachrichten, so blöd bin ich doch nicht. Dann wenn ich die Nachrichten anschaue, was macht ihr? Mein Herz wird betrübt. Eure Herzen sind so betrübt, weil ihr euch 100.000 Dinge angehört habt. Hört auf mit dem Zeugs, bitte doch. Aber Rainer, wir müssen uns auch informieren, was in dieser Welt geschieht. Holen wir Informationen vom Himmel. Der Himmel weiß doch besser, wie die Zukunft unseres Landes ausschaut, als die Regierung. Viel besser. Und ich habe zu jemandem gesagt heute, schau her, wenn ich nichts mehr kaufen kann, weil ich nicht geimpft bin, das Schlimmste, der absolute schlimmste Fall ist, etwa 50 Tage ohne Essen bin ich bei Jesus. Sag mir mal, wo das Problem ist. Und wenn ich nichts zum Trinken gebe, dann dauert es sogar nur 5 Tage. Amen, amen. Denk mal darüber nach. Das Problem ist nicht, was um uns herum geschieht heutzutage. Das Problem ist der Zustand unserer eigenen Herzen. Das ist das wahre Problem. Und weißt du was? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Und ich verrate euch ein Geheimnis, weil ich euch so lieb habe. Der Zustand deines Herzens ist deine Verantwortung. Der ist nicht die Verantwortung Gottes, der ist nicht die Verantwortung deiner Frau, nicht deines Mannes, der ist deine eigene Verantwortung. Du hast Eigenverantwortung für dein Leben. Wenn wir nicht aufhören, die Opfer zu spielen, kommen wir nie, unser Herz verändert sich nicht. Niemals. Unser Herz weiß genau, um den anderen die Schuld zu schieben für den Zustand unseres Herzens, dann ändert sich's nicht. Du kannst 100-mal rational deinem Herz sagen, sich zu verändern. Das Herz ist nicht so blöd. Das Herz weiß ganz genau, ob du aufrichtige Veränderungen willst. Und die geschieht nur, wenn wir Eigenverantwortung nehmen für den Zustand unseres Herzens. Ich habe eine Aussage gemacht jetzt bei unserem Seminar und ich habe den Leuten gesagt, sie mit Vorsicht aufzunehmen. Denn mir ist bewusst, wenn wir Dinge aus dem Zusammenhang nehmen, dann werden ja Dinge Wahrheiten werden zu einer Irrlehre. Ist mir völlig bewusst. Ich habe den Leuten gesagt, hört gut auf mein Herz und das, was ich vermittle und lasst es im Zusammenhang. Und wir arbeiten mit sexuellen missbrauchten Kindern. Ich bin ein sexuelles Missbrauchsopfer. Ich habe in 12 Jahren 3 Selbstmordversuche hinter mir gehabt. Ich war in meinen späten Teenagerjahren war mein Leben nur Wrack. Auch als ich noch Anfang der 20er Jahre war und in die Ehe ging, meine Ehe war Chaos und Wrack. Ich konnte niemals irgendwo stehen und sagen, ich wurde als Kind sexuell missbraucht. Das konnte ich nicht. Ich brach zusammen in tiefen Schluchzen und Heulen, brach ich die zusammen. Ich kann heute darüber reden, es gibt keinen Schmerz in meinem Herzen. Wisst ihr warum? So Solange ich das Opfer war, wurde mein Herz nicht heil. Als ich Verantwortung übernommen habe für den Zustand meines Herzens, wurde ich heil. Und das sage ich unseren Leuten immer wieder. Du kannst nicht verhindern, dass andere dir böse Dinge antun. Das kannst du nicht verhindern. Du bist auch nicht verantwortlich, wie deine Kindheit gegangen ist. Wie deine Mutter dich abgelehnt hat, dein Vater, was mit dir gemacht wurde, ob du vergewaltigt wurdest oder nicht, so wie ich. Dafür bist du nicht verantwortlich. Aber wofür du sehr wohl verantwortlich bist, bist du im Zustand deines eigenen Herzens. Ich bin dafür verantwortlich, was ich erlaubt habe, was auf mein Herz geschrieben wurde durch meinen Missbrauch. Und ich verstehe, das ist mir auch klar, das Kind versteht diese Dinge nicht, aber wir sind Kinder, keine Kinder mehr, ich bin erwachsener Mensch. Und als erwachsener Mensch bin ich dafür verantwortlich, ob ich darauf bestehe, dass ich Opfer war in meiner Kindheit, oder ob ich sage, alles, was die getan haben, das ist ihre Sache zwischen ihnen und Gott. Was ich erlaubt habe, dass diese Dinge in meinem Herzen tun, mich abgelehnt zu fühlen, mich wertlos fühle, für diese Dinge bin ich verantwortlich. Und wo ich begonnen habe, Verantwortung für mein eigenes Herz zu übernehmen und zu wirklich vom tiefsten Herzen zu vergeben und loszulassen und nicht mehr Opfer zu sein von meinen Umständen und meiner Vergangenheit, dann wurde mein Herz heil. Und das müssen wir ähnlich verstehen. Jesus hat zu ihnen gesagt, lasst euer Herz nicht betrüben. Aber die waren ja arme Hunde. Jesus hat doch ihnen Hoffnung gemacht, 3,5 Jahre, und plötzlich zerbricht er die eigene Hoffnung. Jesus hätte doch ein bisschen mitleidiger sein können. Jesus hätte doch sagen können, ihr armen Kerle, jetzt wird es ganz schwierig für euch. Ich gehe jetzt weg. Bitte kommt her, lasst mich euch alle kuscheln. Ich werde euch das Gefühl der Wärme geben, der Liebe geben, der Angenommenheit geben. Wisst ihr, Jesus tut immer das, was für uns am besten ist. Jesus hat ganz genau gewusst, die brauchen jetzt kein Kuscheln. Was sie jetzt brauchen, sie müssen auf ihr Herz Acht haben. Denn wenn sie auf ihr Herz nicht Acht haben, hilft das ganze Kuscheln nicht. Wenn sie nicht Acht haben, dass ihr Herz jetzt nicht bestürzt wird und bedrückt wird, hilft es nichts, wenn ihnen alles nette Dinge sei und sie drücken und sie kuscheln und ich einfach sie in meiner Brust liegen lasse. Darum war der Rat Jesus kein Rat, sondern ein Befehl. Er ist auch im Griechischen als Befehlsform geschrieben. Lasst euer Herz nicht betrüben. Freunde, hört mir zu. Als ich dieses gelernt habe und als Jesus zu mir immer wieder gesagt hat, da habe ich Folgendes gesagt. Okay, meine oberste Priorität ist es jetzt, ich lasse mein Herz nicht betrüben. Darum, als alles verändert wurde, als die Welt sich verändert hat, ihr hättet euch gar nicht vorstellen können, was wir im ersten Jahr in unserer Schule des Prophetischen für ein Chaos hatten. So ein Chaos, dass es gar keinen Sinn mehr gab, die Schule aufzumachen. Es gab keinen Sinn mehr. Es wurde alles kaputt gemacht, es wurden uns Finanzen genommen, wir wurden beraubt. Wenn ich euch da Dinge erzähle, die geschehen sind, dann werdet ihr nicht mehr denken, dass ihr es in Europa schwierig habt. Absolut nicht. Uns wurde gesagt, wenn ihr die Schule macht, die Polizei kommt, die werden alle angezeigt, die werden alle furchtbarsten Konsequenzen machen. Wir haben die Schule durchgezogen, das ganze Jahr, ohne Masken. Wir durften uns nicht mal treffen und wir machten die Schule. Das ganze Jahr lang. Wisst ihr warum? Weil mein Herz nicht betrübt war. Mein Herz war so felsenfest, mein Herz war so sicher. Ich habe mein Herz immer wieder bewahrt, dass ich es auf keinen Fall von irgendetwas betrüben und erschüttern lasse. Und da mein Herz gefestigt war im Herrn, in seiner Gnade, in seiner Güte, in seinem vollbrachten Werk, in der Sicherheit, das, was der Herr für mich geplant hat, das wird auch durchgeführt werden, da ging es uns so außergewöhnlich gut. Wir navigierten uns durch dieses Jahr 2020 und 2021. Und immer wieder sage ich den Leuten, 2020 und 2021 waren die besten Jahre meines Lebens. Wirklich, die besten Jahre meines gesamten Lebens. Aber ich habe Leute um mich herum, die dieselben Umstände durchgemacht haben. Ihr Leben ist im Chaos. Das ging alles drunter und drüber. Und wenn du dich wunderst, warum geht es mir so gut und denen so schlecht, dann ist das gar nicht leicht herauszufinden. Du sitzt mit ihnen eine halbe Stunde und hörst ihnen zu und du spürst das betrübte Herz. Du spürst das erschütterte Herz. Du spürst, dass ihr Herz keine Ruhe hat. Du spürst, dass jede Frage, die sie stellen und jeder Satz, der aus ihrem Mund herauskommt, widerspiegelt ein erschüttertes Herz wieder. Logisch könnte es uns da nicht gut gehen, meine lieben Freunde. Darum hat Jesus klipp und klar gesagt, lasst euer Herz nicht bestürzt werden. Aber wie machen wir, Rainer? Du sagst das so einfach, lasst dein Herz nicht bestürzt werden. Du bist so fröhlich, stehst auf der Bühne, als ob nichts wäre und lebst dein Leben, sondern hey, ich lebe in meinem Land und wir werden gezwungen, das und wir werden das und jenes. Hör zu, denkst du, bei uns ist es anders? Bei uns geht auch am nächsten Jahr niemand mehr in die Schule, kein Kind mehr in die Schule, wenn es nicht geimpft wird. Ich habe ein Kind zu Hause. Ich möchte dir etwas sagen, so unverblümt, wie ich dir sagen kann. Es gibt kein einziges Problem auf dieser Welt, außer dem Zustand deines Herzens. Ich sage dir das noch einmal. Für dich als Kind Gottes gibt es auf dieser Welt kein einziges Problem, außer dem Zustand deines Herzens. Wenn dein Herz im Herrn gefestigt ist, dann erschüttert dich tatsächlich nicht. Tatsächlich. Du kannst alles verlieren, du kannst alles um dir herum, kann nur erschüttert werden, wie es nur geht. Es wird ja alles erschüttert werden. Wisst ihr, im Grunde genommen hat alles, das wir in der Welt durchgelebt haben, die letzten 2 Jahre, für uns Christen, das, was im Grunde genommen alles das getan hat, die letzten zwei Jahre, hat uns Christen den Zustand unseres eigenen Herzens gezeigt. Wir haben geglaubt, wir sind tolle Christen, haben gemerkt, ups, wir sind so weit weg von unserem Vater, kindlich zu vertrauen. Wir haben geglaubt, unser Leben ist in Christus verborgen mit Gott. Und da haben wir gemerkt, dass es doch gar nicht so ist in der Realität und im täglichen Leben. Wir haben geglaubt, dass der Himmel unsere wahrhaftige Heimat ist und wir Himmelsbürger sind. Und da haben wir gemerkt, dass wir doch mehr Erdensbürger sind, als wir sein sollten. Denk mal drüber nach. Jesus hat nie gesagt, gegen die Römer protestieren. Er hat einfach gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich nicht von dieser Welt ist, warum kann dieses Reich dieser Welt mich erschüttern? Weil im Herzen nicht die Sicherheit ist, dass wir ein anderes Reich haben, zu dem wir eigentlich hingehören. Schau mal, was Jesus gesagt hat. Er sagt, euer Herz betrübe sich nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Sehr interessant. Ich weiß nicht, wie die Schlachter sagt, schauen wir mal hier nach. Vertrauen auf Gott und vertrauen auf mich. Ist interessant, dass Jesus nicht gesagt hat, vertraut auf Gott. Jesus hat ganz bewusst dazugefügt, vertraue auf Gott, aber vertraue auch auf mich. Denn was geschieht? In dem Augenblick, wo Jesus sagt, tschüss, ich bin weg, haben sie vielleicht noch ein gewisses Gottesvertrauen gehabt. Aber den Jesus, der sie jetzt enttäuscht hat, den haben sie nicht mehr vertraut. Und wisst ihr, Vertrauen ist eine Herzenssache. Wahrhaftiges Vertrauen braucht überhaupt keinen natürlichen Beweis, dass dem, dem ich vertraue, es gut mit mir meint. Ich sage das noch einmal. Wahres Herzensvertrauen braucht überhaupt keinen natürlichen Beweis, dass dem, dem ich vertraue, es gut mit mir meint. Und zu dem Punkt müssen wir kommen. Wir müssen zu dem Punkt hinkommen, dass wir sagen, Jesus, ich vertraue dir. Du hast am Kreuz gezeigt, dass du vertrauenswürdig bist und jetzt vertraue ich dir. Vertrauen hat für mich zu tun mit fallen lassen, nicht mit die Antwort zu haben. Und wir versuchen, Antworten zu haben auf so viele ungeantwortete Fragen. Und bis wir die Antworten alle haben, lassen wir uns nicht fallen. Und solange wir uns nicht fallen lassen, haben wir nicht wahrhaftig vertraut. Und wisst ihr, als ich gelernt habe, mit offenen Händen zu leben, ich sage meinem Team immer, Leute, die bei uns mitarbeiten im Dienst, die tun sich am Anfang etwas schwer. Und wenn sie willig sind, sich anzupassen an die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, dann genießen sie es und lieben sie es, mit uns zu arbeiten und mit uns den Weg zu gehen. Aber diejenigen, die für ihre religiösen Gedanken und starren Muster beharren, die tun sich sehr schwer mit uns. Weil ich lebe mein Leben mit offenen Händen. Ich bin Besitzer von nichts. Stell dir mal vor. Ich bin nicht Besitzer von meinem eigenen Leben. Wer hat für mich bezahlt mit seinem Blut? Jesus. Wenn Jesus bezahlt hat für mich mit seinem Blut, bin ich nicht mehr Besitzer meines Lebens. Er erlaubt mir, mein eigenes Leben zu verwalten. Wenn ich nicht mehr Besitzer bin meines Lebens, bedeutet das auch, ich bin nicht mehr Besitzer meiner Finanzen. Ich darf sie verwalten. Wenn ich nicht Besitzer meines Lebens bin, bin ich auch nicht Besitzer meiner Frau. Nachdem ich vom Himmel zurückgekommen, nachdem ich fast 4 Stunden tot war, habe ich meiner lieben Debbie eines eingetrichtert, aber so eingetrichtert. Mein Liebling, hör auf, dich an mich anzulehnen. Du darfst dich nicht an mich anzulehnen. Denn in dem Augenblick, Augenblick, wo ich nicht mehr deinem Leben bin, fällt dein Leben auseinander. Du kollabierst. Es gibt nur einen, an den du dich anlehnst, der ist Jesus. Nur Jesus. Und wenn mein Leben auf dieser Erde vor deinem Leben zu Ende geht, geht es dir gut. Weil Jesus hat sich nicht geändert. Aber solange ich die Stütze in deinem Leben war, in dem Augenblick, wo ich nicht mehr auf dieser Erde bin, geht es dir nicht gut. Dann fällt alles auseinander. Und wir haben so gelernt in unserem Leben, uns auf Menschen zu lehnen, uns auf die Regierung zu lehnen, uns auf die Ausbildung zu lehnen, uns auf unser Wissen zu lehnen, uns auf unsere Cleverheit zu lehnen, uns auf unsere Leistung zu lehnen, was ich alles erreicht habe, was ich alles geschafft habe. Hör zu. Ich habe von euch so viel Liebe hier bekommen und auch verspürt. Danke. Fühlt sich gut an. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Du siehst einen Mann auf der Bühne stehen, durch den Gott dich gesegnet hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wie Billy Graham gesagt hat, die erste Frage, die ich Gott stellen werde, wenn ich in den Himmel komme, Gott, wie konntest du nur mich verwenden? Ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Aber ich möchte dir heute eines sagen, eine tiefe Wahrheit, die in meinem Herzen eine tiefe Überzeugung geworden ist. Wenn du Jesus und sein vollbrachtes Werk rausnimmst aus dem Leben des Reinhard, dann möchtest du eben nicht mit Reinhard in einem Raum sein. Ich wäre ganz sicher keine angenehme Person. Wisst ihr, alles, was wir sind, alles, was wir haben, haben wir durch das vollbrachte Werk des Kreuzes Christi. Und nicht, weil wir uns das erleistet haben oder erarbeitet haben oder erglaubt haben. Weil wir nochmal 13 Glaubensprinzipien gelernt haben. Und am Ende merken, dass unser Herz immer noch nicht glaubt. Und wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir nicht nur Gott vertrauen, sondern wo wir Jesus vertrauen als unseren Bräutigam, als der das Werk des Kreuzes vollbracht hat. Und wenn die Dinge in unserem Leben nicht so sind, wie sie sein sollten, müssen wir aufhören zu fragen, Jesus, warum hast du das nicht getan? Sondern müssen wir uns fragen, Herr, was ist in meinem Herz los, das verändert werden muss, damit das, was du getan hast, nicht ergreifen kann? Und wenn wir beginnen, einfach dem Herrn zu vertrauen und zu wissen, er ist die absolute stabile Achse in unserem Leben, daran ändert sich nichts. In diesem kindlichen Vertrauen zu leben, ich kann mich erinnern, als Gott zu mir gesagt hat, und ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, dieses Buch gibt es nicht auf Deutsch, ich weiß eigentlich nie, warum das Buch nie übersetzt wurde. Es war eines der ersten Bücher, die ich geschrieben habe. Ein Buch über den Glauben, das heißt auf Portugiesisch einfach Glauben. Englisch gibt es, Mountain Moving Faith. Aber wisst ihr, als Gott zu mir gesagt hat, Rainer, geh nach Amerika, und ich nicht einmal das Geld für die Tickets hatte, ich hatte keine Besitztum, den ich verkaufen konnte. Wir haben nie ein Haus besessen, weil wir wollten so leben, dass wir jederzeit überall hingehen können in der Welt, wo Gott uns hinschickt. Das war unsere Entscheidung, das wollten wir auch so. Und als Gott zu mir gesagt hat, geh nach Amerika, und ich dann plötzlich konfrontiert war, zwei Teenager-Jungs, und eine Frau nicht mal das Ticket, nicht mal das Geld für die Tickets. Und wenn ich ankomme, weiß ich nicht, wo ich landen werde, wo ich wohnen werde, wo ich sein werde, wie werde ich überleben. Und dann plötzlich wurde mir mein eigenes Herz bewusst. Plötzlich sah ich, dass der Mann, der Glauben predigt und glaubt, dass er auch glaubt und auf gewissen Bereichen seines Lebens auch geglaubt hat, plötzlich sah ich, da gab es Bereiche in meinem Herzen, die waren gar nicht so. Und ich habe zum Herrn gesagt, ja, das muss bereinigt werden. Und ich kann mich erinnern, als mich der Hebräer 13, Vers 5 so ergriffen hat. Lasst euch genügen mit dem, was ihr habt, denn er wird euch niemals verlassen noch versäumen. Und er hat gesagt, Rainer, du vertraust mir gar nicht, dass ich dich niemals verlassen und niemals versäumen werde. Du vertraust mir da nicht. Wenn das Geld am Konto ist, vertraust du mir schon. Aber wenn du nicht mehr weißt, wie es morgen weitergeht, vertraust du mir nicht. Und ich wurde konfrontiert mit dem eigenen Mangel an Vertrauen in meinem Herzen. Und ich habe das in einer Nacht mit dem Herrn bereinigt. Eine schlaflose Nacht hat genügt. Am nächsten Tag hatte ich mein Herz in Ordnung gebracht und ich hatte Frieden. Und meine liebe Debbie war erstaunt. Plötzlich hatte ich so eine Ruhe und so einen Frieden. Es war mir egal, was geschieht. Ich habe gewusst, er wird mich niemals verlassen und er wird mich niemals versäumen. Und wisst ihr, wir müssen in unserem Herzen zu dem Punkt kommen, dass uns nichts mehr in dieser Welt unser Herz betrüben kann. Nichts mehr. Und das geht nur, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir nicht nur Gott vertrauen, sondern wo wir Jesus Christus auch tatsächlich vertrauen. Aber wie tun wir das? Wie vertrauen wir ihm? Jesus macht sie so praktisch. Er sagt, lasst euer Herz nicht betrüben. Vertrauet auf Gott, vertrauet auch auf mir. Und dann sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe jetzt, mache euch ein paar bereit. Amen. Wir werden unser Herz nicht zur Ruhe bringen, wenn wir unser Augenmerk nicht auf die Ewigkeit fixiert haben. Jesus hat es so klipp und klar gemacht. Ich gehe in meines Vaters Haus, dort bereite ich alles vor. Hör auf, dein Augenmerk auf diese irdische Welt zu richten und richte dein Augenmerk auf die Ewigkeit. Dann wird dein Herz zur Ruhe kommen. Und nur dann. Wir finden keine Ruhe, außer wir finden sie in ihm, der uns für die Ewigkeit geschaffen hat und für die Ewigkeit mit ihm. Und wisst ihr, und wenn wir uns immer wieder bewusst machen, einfach immer wieder bewusst, wir wurden ja nicht geschaffen, um ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde uns etwas aufzubauen. Kolosser 1, Vers 15 sagt was? Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreaturen. Und Vers 16 sagt was? Alle Dinge, weder Gewalten und Höhen, alle Dinge wurden durch ihn und für ihn geschaffen. Du wurdest nie geschaffen, dass dein Ehemann eine Ehefrau hat und deine Kinder eine Mutter oder einen Vater haben. Du wurdest nie geschaffen, dass ein Job gemacht wird auf dieser Welt. In erster Linie wurden wir alle geschaffen durch ihn und für ihn. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, der Grund meiner Existenz heißt Jesus. Ja. Wisst ihr, Leute sagen immer rein, hilf mir, meine Bestimmung zu kommen. Ich hatte einen Mann, der hat mir 15.000 Euro angeboten, um mit mir Mittag zu essen. 100.000 brasilianische Reais. Reiner, 2 Stunden von deiner Zeit sind mir 15.000 Euro wert. Bitte. Hab gesagt, nein. Erstens brauche ich deine 15.000 Euro nicht. Zweitens werden die 2 Stunden im Mittagessen dein Problem nicht lösen. Überhaupt nicht. Keinen Fall. Aber wisst ihr, denkt mal darüber nach. Wenn wir im Herzen ergreifen können, dass wir geschaffen wurden für ihn, das ist unser Grund, die Grundexistenz, die es gibt. Immer wieder, Leute kommen zu mir ständig und sagen, Reinhard, gib mir ein prophetisches Wort, ich will wissen, was eigentlich mein Sinn von Gott ist, was ist meine Berufung, meine Bestimmung. Täglich bekomme ich Mails von Leuten, die mir sagen, Reinhard, bitte sag mir, was meine Bestimmung ist. Und wisst ihr, was unser Problem ist? Wir haben unsere Grundbestimmung im Leben nicht ergriffen, daher machen wir uns ständig Sorgen, was unsere sekundäre Bestimmung ist. Die Werke, die du für Gott tust, sind nicht deine Grundbestimmung. Deine Grundbestimmung ist, du existierst für ihn. Und wenn wir unser Herz und unser Augenmerk darauf legen, Herr Jesus, ich wurde geschaffen für dich. Ich bin deine Braut, du bist mein Bräutigam. Das ist die Grundexistenz. Stell dir mal vor, Paulus verbrachte mehr als die halbe Zeit seines gesamten Dienstes im Gefängnis. Was würden wir tun? Jetzt kann ich meinen Dienst nicht mehr erfüllen. Jetzt kann ich meine Bestimmung von Gott nicht mehr erfüllen. Gott hat mir eine Bestimmung gegeben, dieses Geschäft zu haben und jetzt muss ich kämpfen und das will ich nicht, dann kann ich mein Geschäft nicht mehr führen, ich habe meine Bestimmung verloren. Gott hat mich berufen, Lehrer der Schule zu sein. Ich will mich nicht impfen lassen, ich kann nicht mehr Lehrer der Schule sein, meine Berufung. Gott hat mich berufen, Kranke. Meine lieben Freunde, wisst ihr, was meine Hauptberufung ist? Nicht Prophet zu sein, nicht Prediger zu sein, nicht Präsident von Brasilien Kindskeit zu sein, nicht Gründer und Präsident von der Schule des prophetischen Übernatürlichen zu sein. Meine Hauptberufung in meinem Leben ist Jesus. Das ist meine Hauptberufung. Ich bin durch ihn und für ihn geschaffen. Und ich habe den Leuten immer wieder gesagt, wenn mir alles auf dieser Erde genommen wird, was wichtig ist, dann habe ich noch ihn. Den kann mir niemand nehmen. Niemand kann mir Jesus nehmen. Denn ich wurde für ihn geschaffen, da ich für ihn geschaffen würde. Alles, was ich tue, wenn es nicht aus meiner Beziehung mit ihm herausgeht, wird es am Ende des Tages verbrennen und keinen Wert mehr haben. Paulus sagt es so klar im Korintherbrief, im 1. Korinther Kapitel 3. Alle unsere Werke gehen durchs Feuer. Alle! Und die Werke werden durchs Feuer gehen. Und was bleibt am Ende? Römer 11, Vers 36 sagt es so wunderbar. Alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm. Ihm sei die Ehre für alle Ewigkeit. Amen. Stell dir mal vor, alles, was aus seinem Herzen geboren ist, alles, was durch seine Kraft getan wird und alles, was zurückfließt zu ihm, nur das hat Ewigkeitswert. Alles andere hat keinen Ewigkeitswert. Die Dienste, die wir uns aufbauen, die Werke, die wir uns aufbauen, den Namen, den wir uns aufbauen, den Ruf, den wir uns aufbauen, alles, was nicht von seinem Herzen geboren wurde und alles, was nicht durch seine Kraft gewirkt wird und alles, was nicht zurückgeht, um ihn zu verherrlichen, hat auf dieser Erde null Wert. Von den Menschen hat es vielleicht auf dieser Erde viel Wert, aber vor Gottes Augen hat es keinen Wert. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen und alles geht durchs Feuer, dann werden wir sehen, dass diese Dinge gar wertlos waren. Und darum, wenn wir uns immer wieder auf Jesus hin fokussieren und sagen, Jesus, für dich wurde ich geschaffen, die Ewigkeit war immer schon das Normale meines Lebens, das war, wofür ich geschaffen wurde. Ich wurde nie geschaffen, um getrennt von dir zu leben. Ich wurde nie geschaffen, um auf dieser Erde einige Jahrzehnte zu existieren und große Dinge aufzustellen. Ich wurde nie geschaffen, um auf dieser Erde irgendwann einen Ruf zurückzulassen und mir etwas aufzubauen haben. Ich wurde immer geschaffen für dich und für die Ewigkeit. Und darauf lege ich meine Augen, dann wird unser Herz nicht erschüttert werden. Denn dann haben wir dieses Vertrauen, dass er, der den guten Lauf der Erde, das Werk, in mir begonnen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und wisst ihr, wir müssen aufhören, uns abzurackern, abzustrudeln, versuchen, durch diese Zeit durchzunavigieren, durch noch eine clevere Strategie und noch eine, was weiß ich was. Ich habe, wenn du mich fragst, welche Strategie hast du für 2023, dann sage ich dir einfach, mein Herz nicht betrüben zu lassen und nah an Jesus zu nehmen. Und das Rest ergibt sich Schritt für Schritt, Tag für Tag. Wenn eine Tür zugeht, dann schlafe ich nicht schlecht darüber, dann gehe ich durch eine andere durch. Und wenn alle Türen zu sind, dann sitze ich glücklich zu Hause mit Jesus. Was könnte uns Schöneres passieren? Stell dir mal vor. Aber viele von uns können nicht einmal mit sich selbst einen halben Tag alleine sein. Schon wenn wir Handy und Internet haben, dann können wir uns beschäftigen. Aber viele von uns haben gar nicht es gelernt, in Ruhe in unserem Herzen mit Jesus zu unseren Frieden zu finden. Und wahrer Friede ist niemals die Abwesenheit von Problemen, sondern wahre Friede ist eine intime Beziehung mit dem Friedenfürst in unserem Herzen. Das ist der einzig wahre Friede, den es in der Zukunft auf dieser Erde geben werde. Und im selben Zusammenhang, in Johannes Kapitel 14, im 27. Vers, sagt Jesus folgendes: Frieden gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt ihn gibt. Die Welt gibt einen falschen Frieden. Die Welt sagt auch, schau, wir lösen das Problem. Wisst ihr, wenn man ein bisschen studiert über die Endzeitprophetien, für mich ist das klar, ich lehre bewusst nicht über diese Dinge. Ich habe für mich meine eigene Endzeittheologie, bleibt meine eigene Endzeittheologie. Wenn du eine haben willst, dann such dir sie selber raus. Es gibt Bibel, es gibt Bücher, es gibt Internet, du kannst dir deine eigene Endzeittheologie zusammen tüfteln. Wisst ihr, warum ich meine eigene Endzeittheologie nicht anderen Leuten verbreite? Ich werde euch sagen, warum. Weil nach meiner Meinung, wie die meisten Prediger die Endzeittheologie sich auf sich zusammenrichten, ist zu spekulieren. Ah, das ist das Mahlzeichen. Ah, das ist das. Wisst ihr, die sehen was und spekulieren darüber. Ich bin der Meinung, Offenbarung soll man nicht spekulieren. Die Bibel hat nie gesagt, der die Offenbarung versteht, ist gesegnet. Die Bibel sagt, der sie liest, ist gesegnet. Amen. Ich lese, ich brauche da gar nichts verstehen. Solange ich Jesus verstehe, ist das genug. Amen. Amen. Ist doch so. Und darum, ich lasse mich auf die ganzen Endzeitspekulationen nicht vor. Da gibt es Dinge, die sind sehr klar. Alles ist klar, dass auf der Erde Friede gesagt werden wird und es keinen Frieden geben wird, außer bei Jesus, dem Friedenfürst. Alles ist klar, dass es irgendwann einmal einen Mann geben wird, der aufstehen wird und sagen, hey, ich habe jetzt die Lösung des Problems. Und wir heute nicht die Lösung des Problems und Christus allein finden, werden wir diesen Mann auch folgen. So einfach ist das. Und wisst ihr, wir müssen uns selbst überzeugen und die Entscheidung treffen in unserem Herzen, Jesus ist genug. Und ihm vertrauen und mein Augenmerk immer wieder auf die Ewigkeit gerichtet zu haben, das bewahrt mein Herz davor, ständig erschüttert und betrübt zu werden. Denn mit einem schüttelnden Herz machst du keine guten Entscheidungen. Und wisst ihr? Und immer wieder sehe ich in dem Umfeld, auch in dem ich arbeite, wenn Leute ihr Herz so betrüben lassen, die treffen Entscheidungen, die geben gar keinen Sinn mehr. Die haben gar keine Logik mehr. Denn unser Herz beeinflusst ja unser Gehirn. Da gibt es genügend wissenschaftliche Beweise, dass unser Herz sogar neue Neuronen im Gehirn schafft und neurologische Verbindungen schafft. Und stell dir mal vor, wenn wir unser Herz nicht schützen, wenn wir nicht Acht haben auf unser Herz, was geschieht? Unser Herz beeinflusst das Gehirn, der das Ganze prozessiert. Das Gehirn beeinflusst unsere Entscheidungen und wie wir denken, was wir tun und wie wir handeln. Und plötzlich tun wir Dinge, die am Ende des Tages, wenn du irgendwann mal zurückschaust, gar keinen Sinn mehr geben. Und alles beginnt im Herzen. Darum, meine lieben Freunde, bringt euer Herz zur Ruhe. Euer Herz betrübe sich nicht. Ihr vertraut auf Gott, vertraut doch auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wisst ihr, als ich ergriffen habe, dass im Grunde genommen der ganze Grund meiner Existenz ist eine Person und die heißt Jesus. Für den wurde ich geschaffen. Das ist mein Ziel, das ist, wo ich hinsteuere. Plötzlich hat alles eine andere Perspektive. Daniel und ich, wir haben eine sehr, sehr wirklich liebe Beziehung. Wir haben eine so offene, ehrliche Beziehung. Wir spaßen miteinander, wir scherzen miteinander. Wir sind einfach wirklich so eng miteinander verbunden. Und Daniel hat eine Aussage, die immer wieder sagt, ja, Papa, es ist alles nur eine Sache der Perspektive. So weißt du auf die Art, du siehst mich übergewichtig, aber ich sehe mich untergroß. Halten wir der Größe beim selben Gewicht, dann wäre ich schlank. Das ist alles eine Sache der Perspektive. Und Daniel sagt immer noch, ja, alles nur eine Sache der Perspektive. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn wir die irdische Perspektive nicht loslassen und uns festklammern daran, wird unser Herz betrübt werden. Immer wieder. Und wenn ihr denkt, dass es einfacher und schöner werden wird, es wird nicht schöner werden. Du kannst hinlaufen in der Welt, wo du willst. Dein eigenes Herz nimmst du ja mit. Nimmst du ja mit. Wie viele Menschen kenne ich, die gedacht haben, ah, wenn ich dorthin kann, wenn ich dort rüber kann, wenn ich mit dem arbeiten kann, wenn ich dieses, dann wird es mir besser gehen. Nur du nimmst dir dein eigenes Herz mit. Und wenn du dein betrübtes Herz woanders hin mitnimmst, weißt du, was geschehen wird? Das Gleiche, nur etwas schlechter noch. Immer. Darum, pass auf dein Herz auf, nimm Verantwortung für dein Herz. Wenn dein Herz betrübt worden ist, bist niemand anders verantwortlich als du. Der Eingang in unser Herz ist ja unsere fünf Sinne. Und Jesus hat es ja auch gewusst. Es kam eine schlechte Nachricht zu den Jüngern. Die Jünger haben ja nicht nur gehört von Jesus, durch ihre Ohren gingen die Worte hinein in ihr Herz. Sie haben nicht nur gehört, sie haben ja auch gesehen, der Jesus, dem ich nachfolge, der wird jetzt verhaftet. Und dann haben sie nicht nur gesehen, dass er verhaftet wird, sie haben auch gesehen, dass er ans Kreuz genagelt wird. Sie haben auch gesehen, dass er getötet wird. Es war ja nicht so, dass es ja halt einfach, okay, ich gehe weg und irgendwann bin ich bald wieder da, macht euch keine Sorgen. Sondern ich werde getötet, ich werde weggenommen und ihr könnt da jetzt nicht mehr mit mir. Und wenn die Jünger in dem Augenblick den Rat Jesus ernst genommen hatten und gesagt hätten, was reingeht durch meine Ohren, was reingeht durch meine Augen, sofort verschließe ich mein Herz dafür. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Immer wieder. Ich sitze oft mit Menschen tagsüber und alles Mögliche kommt rein durch unsere Eingänge der natürlichen Sinne. Und ich sitze hier und ich lächle und tief drin in mir sage ich, aber jetzt verschließe ich mein Herz dazu. Du kannst sagen, was du willst, du kannst tun, was du willst, du kannst versuchen, mich voll zu läppern, wie es was du willst, aber mein Herz mache ich da jetzt zu. Das lasse ich bei dieser Tür nicht rein. Denn die Tatsache ist, es ist ein ständiger Kampf um unser Herz. Es ist nicht ein Kampf um unser Leben, es ist ein ständiger Kampf um unser Herz. Darum, meine lieben Freunde, betrübet euer Herz nicht. Wenn dein Herz betrübt ist, siehst du den Spiegel, dass du nicht wirklich Gott und nicht wirklich Jesus vertraust. Wenn dein Herz heute betrübt ist, egal von was auch immer, mein Ehepartner hat mich verlassen, meine Kinder haben mir dieses gesagt, mein Job habe ich soeben verloren. Wenn dein Herz betrübt ist, dann darfst du nicht den Umständen die Schuld geben. Denn solange du den Umständen die Schuld gibst, wird sich dein Herz nicht ändern. Wenn dich Vater oder Mutter verlassen, sagt der Herr, ich werde dich doch nicht verlassen. Und wenn wir Verantwortung nehmen für unser Herz, die Perspektive immer vor Augen gehalten. Erstens Verantwortung übernehmen, nämlich Mangel an Vertrauen hat mein Herz betrübt. Niemand hat es getan, Mangel an Vertrauen. Herr, das will ich jetzt mit dir bereinigen. Ich muss ein Mensch werden, der dir so einfach kindlich vertraut. Zweitens, falsche Perspektive macht unser Herz betrübt. Wir haben die Perspektive dieser Erde und nicht die Perspektive der Ewigkeit. Wisst ihr, wenn wir als Pilger leben können, richtig als Pilger, es ist so eine herrliche Freiheit. So eine unbeschreibliche, herrliche Freiheit. Leute sagen zu mir, was bist du jetzt? Österreichischer Staatsbürger, du bist ja auch amerikanischer Staatsbürger. Ich bin jetzt gerade im Prozess, auch die brasilianische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Welcher Staatsbürger bist du eigentlich? Ich sage, ich bin Himmelsstaatsbürger. Ich habe die irdischen Staatsbürger nur aus dem einfachen Grund, weil es mir das Leben leichter macht. Wenn ich nach Europa einreise, gebe ich meinen österreichischen Pass hin. Wenn ich nach Amerika reise, gebe ich den amerikanischen Pass hin. Wenn ich in Brasilien was brauche, lege ich meinen brasilianischen Pass auf den Tisch. Die habe ich nur, um mir die Dinge in diesem Leben hier zu erleichtern, so wie ich das Leben nehme. Aber nicht, weil ich fühle mich weder als Österreicher, noch als Europäer, noch als Amerikaner, noch als Brasilianer. Ich fühle mich als Bürger des Himmels. Da fühle ich mich am wohlsten. Da gehöre ich hin. Da weiß, da bin ich zu Hause. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Da gibt es keine Erschütterungen. Ah, gar keine. Da gibt es weder einen Virus noch Erschütterungen, da gibt es keine Krankheiten, da gibt es keine Armut, da sind die Straßen aus Gold, so viel Gold gibt es da, mehr als du die hier haben könntest oder wirtschaften kannst. Das ist der sicherste Ort, den es hier überhaupt im gesamten Universum gibt. Und darum hat Jesus gesagt, wenn du die Perspektive auf die Erde legst, wird dein Herz erschüttert werden. Und wenn du mir nicht vertraust, wird dein Herz auch verschüttet werden. Immer wieder erinnere ich dich daran, wohin du doch gehörst. Wisst ihr, was geschehen wird? Unser Herz wird sicher sein. Dann können wir beginnen, dem Herrn in allen Umständen zu danken. Dann können wir bestimmen, als erste Reaktion auf alles, was um uns herum geschieht, zu sagen, danke Jesus. Herr, ich danke dir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist nur gut, dafür danke ich dir. Denn das ändert sich doch nicht. Daniel, let's go and prophesy. Ich rufe den Daniel hier herauf. Wir werden einigen von euch als prophetisch dienen. Und dann geben wir euch eine Pause. 3.35 Uhr ist es inzwischen geworden. Vater, wir danken dir, dass du so toll bist. Heiliger Geist, du bist herrlich, du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist liebevoll, du bist geduldig, du bist einfühlsam. Aber du hast auch immer genau das, was wir brauchen. Und dafür danken wir dir. Geist Gottes, wir danken dir, dass klar im Worte Gottes steht, dass die Gaben der Weissagung für alle ist und dass sie fließt und dass sie zur Auferbauung ist. Heiliger Geist, wir sehnen uns danach, wir streben danach, aufrichtig diesen wunderbaren Menschen zu dienen, dem Volk Gottes zu dienen, dem Volk Gottes Worte weiterzugeben, welche sie auferbauen und welche ihnen gut tun. Und welche ihnen dabei helfen, dir besser nachzufolgen und in intimer und besserer Beziehung mit dir zu leben. Wir danken dir dafür und wir vertrauen dir. Meine liebe Zita, ich habe ein Wort für dich, stell dir vor. Der Herr möchte dir sagen, dass die Reise, die du in diesem Jahr mit ihm gegangen hast, eine Reise war, die wichtiger ist, als du es bis jetzt in deinem Herzen erkannt hast. Dieses Jahr war ein Jahr der Vorbereitung auf diese Dinge, die der Herr für dich in der Zukunft geplant hat. Und ich sehe, wie der Herr in diesem Jahr, ich sehe so richtig, wie der Herr Tetris gespielt hat in deinem Herzen. Steine verschoben hat. Und am Anfang sieht es aus, dass da Dinge verschoben sind, die eigentlich, die wollte ich dort gar nicht haben. Und das wollte ich dort nicht haben. Und das wollte ich auch so nicht haben. Aber der Herr möchte, dass du weißt, dass das, was in deinem Leben geschehen ist, hat zu tun mit deinem Herzen. Und das, was in diesem Jahr geschehen ist in dir, war, dass der Herr begonnen hat, die Dinge so anzupassen in deinem Herzen, dass es ein völliges und ein gutes Mosaik geben wird. Und ich sehe, wie der Herr dich dabei ist, vorzubereiten, in die Dinge hineinzugehen im kommenden Jahr, damit du all das, was Gott für dich geplant hat, auch wirklich in deinem Leben erleben und erreichen kannst. Das sind viele Dinge, für die du Gott vertraut hast, die aber nie so geschehen sind. Das sind Dinge, die du ganz klar angesprochen hast, wo du gesagt hast, das glaube ich so, aber es ist dann doch nicht so eingetroffen. Und der Herr möchte dir sagen, meine liebe Zitta, ich sehe dein Herz und ich sehe auch, wie wichtig es dir geworden ist, meine Liebe vor allen anderen Dingen den Menschen weiterzugeben. Und in diesem Jahr 2020 hat der Herr begonnen, Dinge so zu verändern in dir drinnen, damit du diese Dinge, die er dir versprochen hat in der Vergangenheit und die nicht erlebst hast, aber auch erleben kannst. Und ich empfinde, dass ein Wort ganz besonders wichtig ist für dich, dass die Verheißungen Gottes, die haben sich nicht aufgelöst, die wurden nur aufgeschoben, aber du wirst sie erleben und du wirst sie ergreifen. Und der Herr will dich zu einer Frau machen, die eine, so eine Stärke hat. Ich sehe, wie der Herr dich ganz besonders mit ungläubigen Frauen verknüpft. Ich sehe, dass da viele Frauen um dich herum sind, denen du gedient hast in der Vergangenheit und immer wieder auch die Liebe Gottes schenkst, aber ich sehe, wie der Herr ungläubige Frauen zu dir zieht und mit dir verknüpft und da werden sehr viele tiefe Freundschaften entstehen und der Herr wird dir Zutritt geben zu ihren Herzen, damit diese Frauen die Güte Gottes auch erleben können. Und du wirst die Weisheit und die Kühnheit haben, diese zwei Dinge zusammengemischt. Die Weisheit und die Kühnheit, um den Menschen die Liebe Gottes auf die Art und Weise zu bringen, wie sie sie auch wirklich aufnehmen können und werden. Und ich sehe über dein Leben, ich kann das nicht ganz klar deuten, das Bild, das ich sehe, aber da, ich gebe es dir mal so weiter und es wird zur richtigen Zeit in Zukunft wirklich die richtige Deutung haben. Aber ich sehe, wie da ganz, ganz, ganz, ganz viel mit Finanzen jetzt auf dein Leben kommt. So Weisheiten, Veränderungen, klare Sichten, was Finanzen betrifft. Ich sehe, dass du vom Himmel her Dinge ergreifen wirst, die Bedeutung der Finanzen auf Erden und wie wir auch richtig damit umgehen, damit noch mehr Finanzen freigesetzt werden können vom Reich des Himmels. Und ich sehe, dass der Herr speziell für dich jetzt, nicht für deinen Mann, sondern ganz speziell für dich als Zitta, dich bringt er hinein zu einem Punkt, wo du so klare Dinge erkennen wirst, was Finanzen und Finanzen des Reiches Gottes und Finanzen des Himmels betreffen wird. Dass diese Weisheit, die du da haben wirst, unwahrscheinlich viel Frucht bringen wird in deinem Leben. Und ich empfinde auch, dass der Herr sagt, meine liebe Tochter, komm und ruh dich in meinen Armen aus. Ich sehe so richtig, dass jetzt in dieser Phase deines Lebens, ich habe so richtig gesehen, wie Jesus einen Schritt zurückschreit, damit der Vater ein Stück vortreten kann. Und ich sehe, wie du diese tolle Beziehung mit Jesus hast, aber wie Gott zu dir sagen möchte, jetzt machen wir die Vaterbeziehung richtig fest. Und ich sehe, wie der Vater so richtig fest dich in den Armen nimmt, und er alles wiederherstellt, was in der Vaterbeziehung wiederhergestellt sein wird, damit du die Dinge dann erleben kannst, die er für dich auch vorgesehen hat. Gerhard, du warst nicht, oder? I have something for the lady with the short hair. Which one? The second row here. Oh, the one with the blue, with the yellow thing. Here. This one in the second. Yes. The brown. You taught me how to say bread yesterday. You know. Yesterday you taught me how to say bread in an easier way in German. Gestern hast du mir beigebracht, wie man das Wort Brot auf eine richtige Art und Weise auf Deutsch sagt. In that moment the Holy Spirit spoke to me about you. Und in dem Augenblick hat der Heilige Geist zu mir über dich gesprochen. You're going to be used to help a lot of people with like having a hard time doing simple things. Du wirst von Gott verwendet werden, vielen Menschen beizubringen, wie man schwierige Dinge auf eine einfache Art und Weise macht. And I feel like the Holy Spirit has given you this toolbox where you'll be able to help a lot of people. Und ich empfinde, dass der Heilige Gott dir diese Werkzeugkiste gegeben hat, wo du vielen Menschen helfen wirst. And what's really hard for people, it'll be very easy once they talk to you. Und was für Menschen heute schwer sein wird, das wird ganz leicht werden, nachdem sie mit dir geredet haben. Because you give them this heavenly perspective, not the earthly perspective. Denn du gibst ihnen eine himmlische Perspektive, nicht eine irdische Perspektive. And for that to happen, I feel like God is calling, like he's drawing your eyes to heaven. Und ich empfinde, damit das geschehen kann, hat Gott deine Augen auf den Himmel gelegt. So you can see the reality of what's in heaven and bring it to earth. Und du kannst in der Realität sehen, was im Himmel geschieht und was du auf diese Erde bringen kannst. And I also feel like in this process God is giving you a broken heart for kids. Und ich sehe auch, wie in diesem Prozess Gott dir ein gebrochenes Herz für die Kinder gibt. I feel like somehow you'll be able to help a lot of kids all over the world, so be prepared for that. Und ich empfinde, dass Gott dich verwenden wird und vielen Kindern in vielen Ländern der Welt helfen wird. Bereite dich darauf vor. And never stop the pain in your heart. Just let you feel it, so that your heart will always be broken for these people who need help and these kids that need help. Und stoppe diese Schmerzen in deinem Herzen für die Kinder niemals, damit Gott dich ständig verwenden kann, um den Kindern in der Welt zu helfen. And as you do that, you'll be able to bring heaven for all these kids you're helping. Und während du das tust, wirst du in den Himmel für all die Kinder, denen du hilfst, auf diese Erde bringen. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, thank you. Das ist schön. Ich darf Deutsch reden, nicht Österreichisch. Ich habe ein Bild gesehen, so eine Art Vision. Und ich habe die Schweiz gesehen und über die Schweiz sind ganz dunkle Wolken gekommen. Ich möchte nicht sagen schwarze Wolken, aber dunkle Wolken. Und ich glaube, das ist ein Wort vom Herrn für die Christen in der Schweiz. Und er hat gesagt, schaut nicht auf die Wolken oder konzentriert euch nicht auf die Wolken. Ich werde euch die Befähigung geben, durch die Wolken durchzusehen, auf mich zu sehen. Und damit ihr, egal was kommt, werdet ihr so handeln, wie ich gehandelt habe. Und dann habe ich plötzlich diese Begebenheit in Lukas 4 bekommen, wo Jesus, er hat gepredigt und dann haben ihn die Juden hinausgeführt aus dem Tempel und dann wollten sie ihn hinabstürzen in den Abgrund oder die Felsen hinunter und er ist einfach durchgegangen und ich habe empfunden, wenn ihr auf ihn schaut, dann werdet ihr, egal was kommt, ihr werdet durchgehen und ihr werdet stehen. Und ich habe dann weiter das Bild gesehen, wo plötzlich hat sich dann, oder plötzlich sind diese Wolken dann dünner geworden und sie haben sich fast verzogen. Und dann habe ich Christen, eben Schweizer Christen, gesehen, die gestanden sind. Und das Interessante dabei war, sie waren größer als wie Häuser. Und es ist eine Verheißung, die der Herr für euch hier in der Schweiz gibt, dass ihr einfach steht, dass er euch befähigt, stehen zu bleiben. Und es wird so sein, dass manche anfangen zu stehen und die stehen, soll nicht überrascht sein, dass sie vielleicht alleine sind, aber es werden immer mehr werden. Amen. Es werden immer mehr werden, es wird richtige Trauben. Es ist eine richtige Traube um Personen sein oder Personengruppe. Ja? Und das wird am Ende, und ich habe gesehen, dass vor diesen Christen es klar war. Es war keine Wolke mehr da, es war nichts mehr finster, sondern es war einfach klar. Ich empfinde ein Wort vom Herrn jetzt, ein generelles Wort. Und zwar, viele von euch, die schauen ihre jetzige Situation an und du siehst Probleme. Du bist direkt konfrontiert mit Problemen. Die sind real, die sind 100% real. Die sind nicht eingebildet, sondern die sind wirkliche Probleme. Und du schaust diesen Problemen in den Augen und du bist verzweifelt und hast Gott angeschrien, ein Wunder zu tun und diese Probleme in deinem Leben zu lösen. Und der Herr möchte dir sagen, ihr habt Probleme gesehen, anstatt Gelegenheiten, sich meine Kraft zu offenbaren. Und es ist nicht ich, der das Wunder nicht getan hat, sondern es ist eure falsche Perspektive, die das Wunder zurückgehalten hat. Und wenn ihr heute hier hinausgeht und wenn ihr beginnt, Gott zu danken für eure Gelegenheiten, meine Größe und meine Kraft zu offenbaren, dann werdet ihr sehen, wie die Dinge sich verändert werden. Ihr habt Gott versucht, immer wieder dazu überzeugen, euch die Umstände zu verändern. Und der Herr möchte sagen, ich möchte euch überzeugen, dass ihr die falsche Perspektive habt. Denn meine Größe, meine Kraft, die wartet darauf, sich zu manifestieren, damit die Probleme nicht Probleme sind, sondern wahrhaft Gelegenheiten sind für meine Größe, um meine Macht zu offenbaren. I have a word that I don't think it's just for one person. Okay, I just hit it on the road, that's fine. I feel like you guys are very quiet, usually. You know, I'm Brazilian, so we're loud. Die Leute, ihr seid alle so ruhig. Ich bin Brasilianer. Bei uns in Brasilien sind wir alle sehr laut. And that's a good thing, I guess, of being quiet. Und ich denke, es ist gut, wenn man ruhig ist, so wie ihr. Most of the time. Zumindest meistens, die meiste Zeit. I'm learning how to be quieter here. See? Wow. I'm behaving. Very good. I should come more often. I think so. I'm going to leave you here for a year. I know, the chocolate, the cold, taking you home, the cheese. No, you're going home, you're going home. Okay, sagt, es ist gut und ruhig, ich bin auch dabei, das zu lernen. Ich habe ihm dann gesagt, mir ist das noch nicht bewusst geworden. Ich war ihm hier nach der Zeitung, dass er das lernt. Und er hat gesagt, ja, lass mich hier, hier kriege ich viel Schokolade und Käse drauf. Und er hat gesagt, nein, ich könnte doch wieder mit nach Hause. But I just feel like, it's like, you guys are very, some of you may be very quiet, but sometimes like within you, you're very agitated. Und ich empfinde, dass einige von euch sehr ruhig hier sind, aber innerlich drinnen, in euch, seid ihr sehr aufgewühlt. And this agitation within you is hindering you from hearing what the Lord is speaking to you. Und dieses Aufgewühltsein in euch drinnen hält euch daran zurück, das zu hören, was Gott euch sagen möchte. And sometimes when you're trying to concentrate or when you're by yourself or you're trying to meditate, you're just so agitated within you that you can't hear anything. Und manchmal, wenn ihr auf das hören wollt, was Gott euch zu sagen hat, dann seid ihr innerlich so aufgewühlt, dass ihr das gar nicht hören könnt, was Gott euch zu sagen hat. So I just feel like, I just feel the Holy Spirit inviting you to this quietness within you, not only on the outside, but also on the inside. So der Heilige Geist möchte euch einladen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Nicht nur äußerlich ruhig zu sein, sondern auch innerlich ruhig zu sein. Like, as the Bible says that our confidence, we find our confidence in quietness and the stillness. Die Bibel sagt, dass wir unsere Kraft in der Ruhe und im Vertrauen finden. The Bible also says that, be still my heart and know that you are good. Die Bibel sagt auch, sei ruhig mein Herz und wisse, dass gut ist. And I feel like this message, like part of the message, the part I understood from Reinhard's message about John 14. Und ein Teil der Botschaft, von der Reinhard gesprochen hat, Johannes 14 zumindest, was ich verstanden habe. Just making sure if you actually talked about that. But anyways, just like take this to your heart. Like don't let your heart be troubled. Nehmt euch das wirklich zu Herzen. Lasst euer Herz nicht betrübt werden. Like protect your heart from anything that troubles it. Behütet, bewahrt euer Herz von allen Dingen, die es betrüben. And as you do that, you come to the stillness of the spirit that you need and the stillness of your heart that you need, so you can hear from the spirit. Und während ihr das tut, werdet auch innerlich ruhig werden, damit ihr vom Geist Gottes hören könnt. Because it's not your spirit that's agitated. It's most of the time it's just our hearts because of our circumstances. Denn es ist nicht unser Geist, der irritiert und aufgewühlt ist, sondern es ist unser Herz. So let's just allow the Spirit to breathe this stillness, this quietness in your heart so that you're able to actually trust in God and in Jesus, like the Bible says. Erlaube deinen Geist, dass diese Ruhe in dein Herz hinein bringen kann, dass wir auch wirklich zu dieser Ruhe kommen, wie die Bibel es sagt. And as you learn to manage that within you, I'm sure you'll be able to hear God's voice in a clearer way. Und während ihr lernt, in euch selbst zur Ruhe zu kommen, werdet auch die Stimme Gottes auf eine bessere Art und Weise hören können. Thank you. Haben Sie das Buch hinein hingelegt zum Unterschreiben? Waren Sie das? Ich habe schon unterschrieben. Ich habe den Eindruck hier, ich gehe dann einfach so jetzt meinem inneren Gefühl nach, ich habe den Eindruck hier, dass Gott Menschen heilen möchte, die Probleme in der Schulter haben. Gibt es jemanden, der Schmerzen hat in der Schulter, der vielleicht Unbeweglichkeit hat in der Schulter? Steht doch mal einfach kurz auf, wo ihr seid. So viele, was ist denn los mit Achwallen? Was habt ihr denn mit euren Schultern getan? Ihr alle, die jetzt steht, habt ihr Schmerzen? Habt ihr vielleicht chronische Schmerzen? Gibt es jemanden, der auch Limitationen hat, der die Schulter nicht ganz bewegen kann? Ja, du, die geht ja gar nicht. Ja, die geht ja gar nicht, die sind ganz kaputt. Alles klar. Entspannt euch, ganz einfach entspannen, okay? Wir brauchen Gott von nichts zu überzeugen. Wir brauchen Gott nicht zu überreden, uns zu heilen. Gott ist ein guter Gott, ein liebender Gott, der will, dass es uns gut geht. Wir können uns innerlich von diesen Schmerzen lösen, die brauchen wir gar nicht anzunehmen, denn Christus ist derjenige, der heilt. Die Bibel sagt, und Gott salbte Jesus Christus von Nazareth, der ging umher und der heilte alle, die vom Teufel bedrückt wurden. Es ist immer der Wille und das Verlangen des Herzens Gottes, dass wir gesunde Körper haben und dass wir heil sind. Das ist ganz klar im Wort Gottes so geschrieben. Wir beten mal jetzt für euch, ihr entspannt euch ganz mal, bleibt ganz, ganz gelassen und entspannt, okay? Versucht euch innerlich in eurem Herzen jetzt, dass ihr etwas von Gott erwirken müsst durch euren krampfhaften Glauben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Werk vollkommen ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein wunderbare Repräsentation Gottes bist. Du bist das Wort, fleischgewordene Wort. In dir sehen wir den Vater. In dir sehen wir den wahren Ausdruck der Güte und der Größe unseres Gottes, unseres liebenden Vaters im Himmel. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unsere Krankheiten ans Kreuz getragen hast. Wir brauchen sie nicht mehr selbst tragen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der unsere Schmerzen auf dich genommen hat und dass wir sie bei dir abladen dürfen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Autorität haben über jeden Krankheitsgeist, der sich festheftet an unsere Körper, und wir befehlen jeden Krankheitsgeist jetzt, sich von diesen Körpern zu lösen. Herr, wir danken dir dafür, Vater, wir befehlen jetzt durch deine göttliche Kraft jeder Schulter heil zu werden. Wir befehlen Schmerzen zu gehen. Wir befehlen auch Unbeweglichkeit wieder beweglich zu werden. Jede Steife, jede Versülzung, jede Infektion, jede Entzündung befehlen wir jetzt aus diesen Schultern zu gehen und aus diesen Gelenken gehen. Wir setzen die Kraft Gottes frei, um diese Schultern zu heilen. Seid heil, seid geheilt. Vater, wir danken dir für diese Wunder. Bewegt eure Schultern mal. Was spürt ihr? Wer hatte Schmerzen und jetzt hat er keine Schmerzen mehr? Hast keine Schmerzen mehr? Wenn du keine Schmerzen mehr hast, dann zeig mal auf. Keine Schmerzen, keine Schmerzen, keine Schmerzen, schmerzfrei. Wer hat noch, du hast auch keine Schmerzen, hast auch keine, wer hat noch Schmerzen? Ihr habt noch etwas Schmerzen, okay, mehr als die Hälfte sind schmerzfrei. Die, die schmerzfrei sind, setzt euch mal jetzt hin, die anderen bleiben stehen noch. Entspannt euch ganz, die Heilung, die gehört euch. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Wunder. Du machst völlige Wunder, Herr. Völlige, völlige Wunder. Herr, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, dass du unsere Schmerzen durch Christus ans Kreuz getragen hast. Vater, wir danken dir, dass du hier derjenige bist, der den Glauben in uns gelegt hat, Herr. Es ist dein Glaube in uns. Wir danken dir, dass wir dir kindlich vertrauen dürfen für diese Wunder. Herr Jesus, der umherging und alle geheilt, die krank waren, der hat sich nicht verändert. Und dafür danken wir dir. Vater, wir setzen diese Kraft in den Herzen dieser Menschen frei. Seid los von euren Schmerzen. Lasst den Stress los, der dich plagt. Lasst den Druck los, der dich im Griff hat. Legen Jesus zu Füßen. Vater, wir befehlen diesen Schultern schmerzfrei zu sein und heil zu sein. Vater, wir danken dir. Bleib einfach ruhig in dieser Haltung. Jesus, wir danken dir. Geist Gottes, wir ehren dein Wirken. Wir ehren deine Heilungskraft. Wir ehren Zeichen und Wunder. Wir danken dir. Mach dir keine Sorge, ich habe Daniel gebeten, dir die Hände aufzulegen. Schmerzen löst die Menschen jetzt. Bewegt eure Schultern. Wer ist schmerzfrei von euch? Ganz schmerzfrei. Alles gut. Ganz schmerzfrei. Wie geht's dir? Besser. Besser. Lass es weiter besser werden. Und dir? Wie geht's dir? Ganz ehrlich musst du sein. Hat sich was geändert? Hat sich nichts geändert? Es knackt noch immer. Wie geht's euch? Hat sich bei dir ganz gut? Ganz weg. Konntest du das vorher tun? Und nur mit Schmerzen. Jetzt tut nichts weh. Halleluja. Amen. Macht euch keinen Druck, meine lieben Freunde. Es ist Jesus, der uns heilt. Amen. Sonst niemand. Greift das einfach im Glauben. Meine lieben Freunde, inzwischen ist es 16 Uhr. Ihr müsst Pause haben. Und ich auch. Wisst ihr, die Leute, die denken oft, der Rainer, der braucht nicht pinkeln, aber der muss doch pinkeln. Ich trinke bewusst zu wenig, weil in der Regel, in den Pausen, lassen mich die Leute nicht aufs Klo gehen. Wir hatten jetzt unser Seminar und ich konnte 8 Stunden nicht zur Toilette gehen, weil niemand lässt mich auf die Toilette gehen. Darum trinke ich tagsüber nichts, am Abend bin ich dann ganz ausgetrocknet. Aber heute trinke ich und ich gehe auch auf die Toilette. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder um 16.30 Uhr hier. Bis bald.